Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei wrestling-infos.de. Ja, ich habe bewusst Podcast-Format gesagt, denn eigentlich kommt ja an dieser Stelle immer der obligatorische Wochenrückblick. Wir werden auch heute offiziell, damit wir das gewohnte Feeling beibehalten, diesen Podcast auch als solchen betiteln und so auf die Startseite ballern. Aber de facto ist es eigentlich kein klassischer Wochenrückblick, denn wir sind im Rahmen unserer WrestleMania-Woche und da ist alles natürlich ausgerichtet auf WrestleMania 40, so auch der Wochenrückblick, der, wie das so häufig bei Pay-Per-Views bei uns ist, ein Ausblick ist auf kommende Ereignisse, nämlich eben auf diese WrestleMania. Chris und ich haben schon ein bisschen gehofft, dass es endlich soweit ist, denn aus unserer Perspektive war schon so ein, zwei Wochen früher die Storyline-Luft ein bisschen raus. Die Main-Geschichten waren aus unserer Perspektive mehr oder weniger auserzählt. Die anderen Matches, die noch sehr kurzfristig teilweise auf die Card gekommen sind, hatten einen teilweise überschaubaren Aufbau, der im Windschatten von The Rock auch nicht mehr, zumindest Chris und mich, nicht so richtig abholen konnte, sodass wir dachten, na nun komm doch mal in die Gänge, lass die Show eher früher als später über die Bühne gehen und heute ist es soweit. Das heißt, die Show ist noch nicht da, aber wir besprechen sie zumindest im Vorfeld und gucken dann, was uns erwartet. Also eine klassische Pay-Per-View-Preview. Und wenn es klassisch, da geht schon los, bei uns zu Werke geht, dann wisst ihr, dass Traditionen bei uns großgeschrieben werden. Eine Tradition ist mittlerweile, Chris, ich habe mal geguckt, seit 4,5 Jahren, ich werde immer so alle paar Wochen und Monate das mal wieder refreshen, die Zeit, wie wir jetzt diesen Wochenrückblick zusammen machen. Seit 4,5 Jahren gehört er schon zum festen Podcast-Inventar dazu. Deswegen wird er natürlich auch heute bei der Preview wieder mit am Start sein. Herzlich willkommen noch aus Wien, der Christian, unser Chris. 4,5 Jahre, wow, die Zeit vergeht und ich bin einmal umgezogen und jetzt ziehe ich nochmal um und werde ein Teil von euch quasi. ja, Ihre, ich bin sehr dankbar. Ich habe noch immer Bock. Es macht sehr viel Spaß. Chris Mania ist etwas, was ich nicht erwartet habe, als ich beim ersten Mal bei der Survivor Series losgetrellert habe in das Mikrofon. Damals noch ein anderes, aber es macht sehr viel Spaß und ja, wow. Ich bin gespannt, wie lange die Leute das noch ertragen. Und solange sie das ertragen, mache ich noch mit und ich freue mich sehr auf diese Preview. Wir haben viel vor uns und ich bin echt gespannt, wie ich mich fühlen werde, weil durch meinen Umzugsstress habe ich vieles schon vergessen und konnte mich jetzt irgendwie gefühlsmäßig gar nicht auf diese Card einstellen. Und jetzt bilde ich mir das einfach spontan und live bei dieser Aufnahme. Da geht mir tatsächlich ähnlich. Wir haben zwar sehr viel über die ganzen Aufbaugeschichten, insbesondere natürlich The Rock, Roman und Cody gesprochen, aber auch ich habe mich bewusst so ein bisschen aus den letzten beiden Weeklies versucht rauszuziehen, weil ich mich auch vor ganz vielen News immer versuche in Sicherheit zu bringen, um nicht auf der Zielgerade noch gespoilert zu werden. Und auch ich gehe in diese Card mehr oder weniger, ja, tiefenentspannt und ja unbedarft ran und gehe einfach die Matches durch und versuche einen Fresh Start, ja, wir nicht hier Big Reset oder Great Reset, sowas nicht, aber wir gehen relativ ja unaufgeregt an die ganze Geschichte ran. Ich habe ja vorhin schon gesagt, klassisch wird es heute ein bisschen und immer wenn es klassisch wird, freuen wir uns, wenn wir Stimmen aus der Vergangenheit dazu bekommen. Vergangenheit ist so ein bisschen blöd dahergesagt, weil er ist eigentlich immer noch ein Stück weit die Gegenwart, weil er nie wirklich weg ist und bei bestimmten Großereignissen fragt er dann manchmal an, sagt, na, habt ihr Bock? Ich hätte Bock und dann freuen wir uns immer, wenn er das tut. Diesmal ist es genau wieder so gekommen. Er schrieb mich an, ich habe mich gefreut und heiße herzlich willkommen den Sekatec, den Julian. Einen wunderschönen guten Abend in die Wrestling-Welt. Ja, ich freue mich auch mal wieder hier zu sein. Ich denke, ab dem Sommer werde ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen öfter die beiden hier unterstützen. Habe ich auf jeden Fall wieder mächtig Bock drauf. Dann auch ein bisschen entspannter vom Zeitplan her. Und man muss ja einfach sagen, im Moment Wrestling ist hot und dementsprechend passt es ja eigentlich, ne, dass wir drei heißen Typen uns jetzt hier mal so ein bisschen über die Card unterhalten, oder? Eieieiei, da war ja wirklich alles dabei. Das war frech jetzt. Netter, sag ich mal, charmanter Wortwitz und die obligatorische Versprechungsklausel, er wird jetzt öfter dabei sein. Das darf natürlich nie fehlen, wenn Sekt dabei ist bei uns. Aber ich hoffe, jetzt fällt hier mein Mikro fast. Ich hoffe, dass es klappt und wenn nicht, freue ich mich auf jede ja, wie soll ich sagen, jede Podcast-Folge, wo er dann mal dabei ist, wo wir gerade beim in die Zukunft blicken, in die Vergangenheit blicken sind, ist tatsächlich her, Zack, fast 10 Jahre, dass wir im Juni, werde ich nie vergessen, da war mein erster Podcast 2014 ein Whip-In, den du moderiert hast. Und jetzt machen wir den Spaß schon seit 10 Jahren zusammen, mal mit Pausen, mal mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Es ist eigentlich mega und ich freue mich immer, wenn es dann soweit ist, dass wir aus der Vergangenheit die Gegenwart machen, die eigentlich ja nie aufgehört hat. So, haben wir uns. Ja, och, Andi, jetzt muss ich aber echt mal sagen, du machst uns echt alt. Wir sind doch, also ich bin alt. Ja, du bist ja noch scheiße, frisch. Ja, ich weiß. Wir werden alle nicht jünger, sagen wir es mal so. Wir werden alle nicht jünger. Aber ich finde das immer herrlich, also wenn unsere, wir haben, glaube ich, jetzt quasi alles abgedeckt. Wenn Chris jetzt umgezogen ist, dann komme ich ganz aus dem Norden, du kommst so aus der Mitte und Chris dann ganz aus dem Süden. Ja. Wenn wir den Jens noch dazu kriegen, haben wir auch den Osten komplett abgedeckt. Das hatten wir so, glaube ich, auch noch nie. Mal gucken, ob wir, wollten wir eh mal machen, wieder so ein Vierer-Podcast. Ich gebe das nicht auf. Ich belaber den Jens noch mal ein paar Mal und dann kriegen wir den schon mal irgendwie wieder vor die Flinte. Boah, ich habe auch schon ein Motto. Na? WI in alle Himmelsrichtungen. Das klingt boah, nicht schlecht. Das ist geil. WI in alle Himmelsrichtungen. Das ist catchy. Da kriegen wir was draus gebastelt. So, heute ist aber nicht alle Himmelsrichtung. Heute sind wir ganz fix auf dem amerikanischen Kontinent. Viel Liebe ist auch dabei. Die Stadt der brüderlichen Liebe in Philadelphia geht das Ganze ja über die Bühne. Wie zum guten Ton gehörend zweitägig. Das gehört ja nun wirklich zum Inventar. Und wir wollen, wie gehabt, Match für Match mal durchgehen, fangen an mit Nacht 1, gehen dann über zu Nacht 2, wer hätte es gedacht, werden da aber nicht immer an der offiziell von WWE im Vorfeld bekannten Card kleben, einfach aus dem Grund, dass WWE sich selbst nicht immer an seine im Vorfeld herausgegebenen Worte hält, denn die Card ist ja immer Veränderung zugänglich, das hat man bei WWE auch nie groß ein Hehl draus gemacht, dass das so ist und dann sagen wir, was WWE kann, das können wir schon lange, wir basteln uns einfach unsere eigene Matchcard, was im Endeffekt egal ist, denn egal, wann die Matches wirklich stattfinden, sie werden ja eh alle über die Bühne gehen. Was darf ich dir dann einen Vorschlag machen? Bitte. Wo du gerade schon von brüderlicher Liebe gesprochen hast, dann sollten wir aber mit einem anderen Match anfangen, oder? Ich überlege. Ja, dann können wir machen. Dann, das machen wir. Brüderliche Liebe ist das Stichwort. Das ist, die Überleitung muss ich aufnehmen. Du hast recht, da kann ich nicht dran vorbei. Es wird nicht der Opener sein. Der Opener wird ein anderes Match mit Damenbeteiligung sein. Aber da Zack mir gerade das schöne Stichwort gegeben hat, gehen wir doch auf die brüderliche Liebe ein, die im Moment keine brüderliche Liebe zu sein scheint, sondern eher eine doch sehr intensive brüderliche Antipathie, zumindest wenn man der Storyline glaubt, die WWE uns da kredenzt hat im Vorfeld. Ich rede von der Paarung, besser gesagt, Zack hat die Paarung wohl im Hinterkopf gehabt, Jey Uso gegen Jimmy Uso. Das ist eine Paarung, die uns in den Weeklies immer wieder beschäftigt hat. Chris und ich sind da lange Zeit nicht einer Meinung gewesen. Mittlerweile sind wir es, glaube ich, aber. Deswegen sind wir umso gespannter, was unser Zack Attack gleich dazu sagt. Die Meinung vorher war bei Chris, er hätte auf dieses Match eigentlich ziemlich Bock, wenn man es gut erzählen würde. Ich war von dieser Paarung die ganze Zeit schon nicht so angetan. Man hat sie offensichtlich auch entweder längere Zeit vergessen, zumindest hat man sie lange Zeit nicht forciert oder in den Fokus gesetzt oder zumindest nebenbei erzählt und dann so 3-4 Wochen vor Mania kam man auf die Idee, lass uns das Match doch raufbringen oder man hat sie vielleicht im Vorfeld auch schon lange gehabt, aber dann erst aktiviert, wir wissen es nicht. Für Chris kam das dann alles ein bisschen zu spät, ich will ihm auch die Worte da nicht in den Mund legen, er sagt dann gleich selbst noch was dazu und für mich, ich sah mich eher darin bestätigt, dass diese Fehde eher eine vertane Chance ist, weil als das Eisen heiß war, hat man es nicht geschmiedet. Und als es dann abgekühlt war, hat man es versucht, wieder heiß zu machen, um es dann zu schmieden. Dazu kam noch, dass wie so vieles, eigentlich alles im Schatten von The Rock stattfand. Und dann natürlich erst recht diese kleine Fehde von Jey und Jimmy Uso. Sie hätte im Windschatten der Bloodline-Story extrem an Fahrt aufnehmen können. Für mich geriet sie tatsächlich als so ein kleines Anhängsel, das keinen so richtig hinterm Ofen hervorgelockt hat, zumal man Jey Uso immer so ein bisschen als Cody Rhodes Anhängsel gebracht hat, als Feuerwehrmann, immer dann, wenn es darum ging, Cody vor der Bloodline zu beschützen, kam dann Rollins dann auch im Schlepptau mit Jey Uso. Das heißt, irgendwie war die ganze Geschichte eh so ein bisschen eingebunden in die Main-Storyline und so ein bisschen wie das kleine hässliche Endline, das keiner so richtig wahrgenommen hat. Vielleicht wird es ja bei WrestleMania jetzt zum Schwan, den man nicht so mehr hat kommen sehen, zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, wrestlerisch wird es nicht schlecht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die beiden hier ihre Chance auf der großen Bühne haben, aber sie gleichzeitig auch nicht haben, zumal ich eh beide eher als Tag-Team-Worker sehe, was jetzt eben gerade aktuell nicht geht. Ich habe jetzt viel im Vorfeld gelabert über dieses Match und bitte schon wieder um Entschuldigung. Ich weiß nicht, Julian, wie siehst du es denn? Hot, medium oder blutig, in Anführungszeichen? Ich stehe ja grundsätzlich auf blutig, ne? Aber oh Gott, oh Gott. In dem Falle, es catcht mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Problem ist vielfältig. Also zum einen, mich catchen die Usos als, ich fand sie als Tag-Team immer gut, aber die Art und Weise, wie sie agieren, wie sie reden, das macht mich passiv-aggressiv. Ich kann auch mit diesem Heat halt überhaupt nichts anfangen. Und es ist irgendwie so, ja, es macht Sinn, dieses Match jetzt zu bringen. Es war ja auch von vornherein irgendwie klar, dass man es bei Mania bringt, aber ich sehe den Sinn in diesem Match trotzdem irgendwie nicht. Also Jey Uso war nach dem Split von der Bloodline richtig heiß. Man hat das Ganze mit dem Main-Event-Spitznamen ja auch noch forciert. Da ist er nun natürlich überhaupt nicht angekommen. Er ist ein glaubhafter Contender in der Upper Midcard, aber mehr halt auch entsprechend nicht. Und dadurch, dass der ganze Turn von seinem Bruder überhaupt keinen Sinn ergeben hat, von vorne bis hinten, das war ja beim SummerSlam, ja, ich wollte nicht, dass du Champion wirst, weil du sonst genauso wirst wie Roman. Und genau deswegen gehe ich jetzt wieder zu Roman zurück und werde seinen Sidekick und bügel den Mist für ihn aus und entwickle mich überhaupt nicht weiter. Und irgendwie hat man das Ganze ja dann halt überhaupt nicht in Promos forciert. Man hat diese ganze Thematik überhaupt nicht mehr angesprochen. Und letztendlich geht es halt jetzt im Moment einfach nur immer wieder um Attacken zwischen den beiden. Aber es geht halt überhaupt nicht irgendwie so um diesen grundsätzlichen Gedanken. Und der ist vor allen Dingen jetzt auch durch The Rock dann halt noch ein bisschen mehr abhanden gekommen. Und jetzt sehe ich das, okay, Jey Uso kann jetzt hier gewinnen. Dann kann er sich für seinen verlorenes Titelmatch entsprechend rächen, aber ich sehe jetzt nicht, dass die beiden sich daraufhin wieder vereinigen. Ich sehe jetzt aber auch nicht, dass daraus dann irgendwie eine weiterführende große Bruderfehde wie damals bei den Hardys irgendwie entstehen könnte. Es ist halt im Moment, es ist einfach da, man bringt es, weil man es bringen muss, aber man hat zwischen dem SummerSlam, der Survivor Series und dann jetzt der Zeit, wo es wieder losgeht, einfach viel, viel verpasst, um eine Geschichte zu erzählen. Die beiden waren in unterschiedlichen Brands und irgendwie war es dann halt weg. War Jimmy bei Raw, wurde ein Angriff gestartet. Aber es ist halt vieles irgendwie seit dem SummerSlam im Hinblick auf die Bloodline so ein bisschen untergegangen. Wenn wir uns mal angucken, jetzt Solo Sikoa, seit dem Sieg über John Cena hat er, glaube ich, kein einziges Match mehr gewonnen. Da hatte man auch so viel Potenzial, das Ganze irgendwann gegen Reigns zu stellen und ja, ich schweife ab, also das Match wird ordentlich werden, aber die Dramatik, diese Dramaturgie, die man hätte erzeugen können, die fehlt mir hier, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich bei euch. Vor allen Dingen, Zack, als ich dich gerade eben reden habe hören, ich glaube, du warst bei der SummerSlam Preview oder Review auch mit dabei und da haben wir auch damals schon über Jimmy gesprochen, dass es storyline-mäßig gar keinen Sinn ergab, was er getan hatte. Und es wurde genau in diesem Dreivierteljahr nichts dran geändert, das irgendwie aufzuarbeiten, aufzuklären oder was auch immer. Man hat einfach das Ganze eingefroren, jetzt versucht wieder aufzutauen und es will einfach nicht cross werden, in Anführungszeichen, um bei dieser Kochsprache zu bleiben. Chris, ich weiß nicht, was man da noch jetzt ergänzen soll, denn wir haben ja eigentlich alles über dieses Match schon gesagt, oder? Ja, tatsächlich wunderbar zusammengefasst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das Match sehr, sehr früh auf dieser Card hatte, nur hat man irgendwie es aus den Augen verloren. Was Also ich sag's mal so, es ist nicht schade, weil man hier ein Fünf-Sterne-Match vorher schon erwarten konnte oder erwarten durfte oder musste, das definitiv nicht. Also es wird ein Superkick-Festival und nach der Logik müsste Jey Uso eigentlich deutlich gewinnen nach dem Push-Vergleich, weil Jimmy wird ja eigentlich ja schon immer als der Clown dargestellt und das tut dem Match sehr, sehr weh. Jey Uso hat man probiert, Main Event hat man davor gepackt und ich denke am Anfang hat man es auch sehr gut gemacht, nur diesen berühmten Trigger hat man nicht gepullt und er ist jetzt, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sogar behaupten, dass er an ja, Big-Time-Feeling und Person, Superstar-Gimmick verloren hat. Weil an der Bloodline fand ich ihn ernstzunehmender, besser, wichtiger. Ich glaube, wenn ich da mal eben reingrätschen darf, die Geschichte, die man jetzt mit Sami Zayn erzählt und Günther, da kommen wir auch später noch drauf. Ich glaube, diese langen Titelruns, die sind für die Titelträger gut, auch für diejenigen, die sie dann am Ende besiegen. Hm. Aber dadurch, dass du halt wirklich kaum noch irgendwelche Titelwechsel hast, verlierst du bei vielen Leuten auch zur richtigen Zeit das Momentum. Und bei Jey Uso wäre es, glaube ich, wirklich gut für sein Momentum gewesen, wenn er derjenige gewesen wäre, der Günther irgendwann im Herbst, Winter oder so den Titel hätte abnehmen können. Du nimmst mir die Gedanken aus dem Mund. Okay, Entschuldigung. Super, weil darauf wollte ich hinaus. Ich habe mir nämlich gedacht, Mann, gib Jay die Intercontinental Championship. Lass ihn diesen großen Sieg holen. Und währenddessen lass Jimmy bei SmackDown auch ernst zu nehmen. Der muss jetzt nicht die United States Championship holen, weil dann musst du irgendwie über ein Unification-Match reden, was okay wäre, aber hatten wir zu oft in letzter Zeit. Aber gib ihm Siege. Gib ihm noch dreckige Siege. Er soll dieser miese Heel-Uso sein, aber er soll einfach gewinnen. Und dann verteidigt Uso ein paar Wochen vor Mania und Jimmy ist der Grund, warum er diesen Titel verliert, den er sich so hart erarbeitet hat. Und dann hast du irgendwie einen Grund. Mir fehlt der Grund und mir fehlt die ernstzunehmenden Superstars, weil Jay hat dann Momentum verloren. Er geht unter durch sämtliche Superstars und Jimmy hat man für mich hat man nicht mal ein Geheimnis daraus gemacht, dass er der Clown der Bloodline ist. Und das ist unglaublich schade. Wie gesagt, ich hätte es mir sehr gewünscht in der Bloodline-Ära. Da hätte es Sinn gemacht, das hätte Impact gehabt und ich hätte den Ganzen auch so ein No-Disqualification-Match gegeben. Mittlerweile ist es relativ egal, weil ich weiß nicht, wer es von euch gesagt hat. So ganz kann ich mir nicht erklären, worum es hier geht, warum sie gegeneinander antreten und was wir grundsätzlich dadurch gewinnen. Also, ja, vielleicht von all diesen Matches eines mit dem größten Potenzial. Es gibt eines, dazu kommen wir noch. Ich glaube, Andi weiß, über welches ich rede, das viel, viel, viel, viel noch mehr Potenzial hatte. Aber das hier wäre für mich so ein Classic gewesen, so ein Bruderkampf bis aufs Blut. Aber es sind einfach zwei Dudes, die einer ist ein Clown und einer hat das Wort Yeet und sowas von in die Fresse geschoben, dass ich es auch nicht mehr hören kann. Deswegen, schade. Ja, ich bin mir nicht sicher, von welchem Match du gerade redest. Es gibt zwei, die wrestlerisch richtig gut werden können. Aber für mich Match of the Night-Kandidat, wenn wir mal vom großen Spektakel des Main Events absehen, ist für mich der Opener. Das jetzt also wohl auch ziemlich safe der Opener sein wird. Hm. Wrestlerisch setze ich alle meine Hoffnung in Rhea Ripley gegen Becky Lynch. Das meinst du das Match, Chris? Jawohl. Ja, das ist für mich auch tatsächlich alternativlos, was oder nahezu alternativlos, was Match of the Night bzw. Show-Stealer angeht. Das andere könnte tatsächlich Günther gegen Sammy sein, aber da bin ich aus anderen Gründen noch ein bisschen zurückhaltend. Ja, Rhea Ripley wird wohl mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit den Opener darstellen. Hier stimmt, finde ich, vieles auch aufbautechnisch. Man hat den beiden sehr viel Spotlight gegeben. Becky Lynch hat gesagt, wenn sie Mania nicht headlinen kann, Klammer auf, habe ich eh schon gemacht, Klammer zu, dann möchte ich gerne das Opening-Match haben, um die Hütte abzureißen. Man hat ihr den Wunsch jetzt erfüllt. Für mich auch absolut nachvollziehbar, dieses Match als Opener zu bringen, weil du dann gleich ein bisschen Zunder in die Hütte bekommst. Wir haben ja noch einige, ja, ich sag's mal ganz, ganz ketzerisch, einige Matches, die du auch in die Weekly, in die Midcard hättest bringen können, haben wir auch bei WrestleMania bei Tag 1 auf der Card. Da reden wir gleich noch drüber. Rhea Ripley hat für mich letztes Jahr Mania mit ihrem Match gecaptured gegen Lotte. Das war zwar überragend stark, dieses Match. Und ich glaube, gegen Becky wird es nicht schlechter werden. Ich bin mit Becky so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich bin durch mit ihr, ganz sicherlich nicht. Aber The Man war so eine Sache, Big Time Bex war auch eine Sache. Und jetzt ist sie so ähnlich wie ihr Mann, das sagen wir auch schon seit Monaten. Jetzt ist sie da auf hohem Niveau, es kann deutlich schlimmer sein, aber sie ist nun auch wirklich schon sehr, sehr lange da. Das alles mal außen vor gelassen. Werden die beiden hier im Ring, man sagt es ja neuerdings so schön, sie werden ihr Herz im Ring lassen, da bin ich sicher. Das Match wird locker, denke ich mal, 15 Minuten bekommen, safe. Und ich glaube, die werden alles rausholen, was sie haben. Sie werden auch alles rausholen dürfen, was sie haben. Und deswegen für mich ganz heißer Kandidat auf Match of the Night. Julian. Es wird auf jeden Fall schon wirklich gut werden. Du hast ordentlich Intensität drin. Man hat das jetzt fast ein Jahr aufgebaut, immer mal wieder mit kleinen Teasern, mit kleinen Konfrontationen. Dann wurde es halt zwischendurch auch sehr persönlich jetzt zum Ende hin, indem man dann ja auch wieder die Familie bzw. die Kinder dann noch ein bisschen mit einbezogen hat. Bei mir ist Becky auch ein bisschen blass geworden in den letzten Monaten. Da ich habe ja letztes Jahr noch so ein bisschen gesagt, dass mir dieses Heel-Gimmick von ihr nicht so gut gefallen hat, aber das war auf jeden Fall besser als das, was sie im Moment verkörpert. Weil im Moment ist sie einfach nur noch, ja, ich bin hier, ich gebe Cheap Pops von der Crowd irgendwie, die ich kassieren möchte, und dann möchte ich irgendjemandem auf die Fresse hauen. Ist okay, aber ist jetzt halt auch nichts Neues, nichts Kreatives mehr. Und sie, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Ernährungsumstellung ist oder irgendwie seit der Schwangerschaft sieht sie halt auch ein bisschen hager aus, muss ich sagen. Total. Immer hagerer werden. Ja. Mm, sie ist ihre Lean. Sehr skinny. Ja. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich bin hier auf jeden Fall auch mal gespannt und ich halte das Match auch noch für relativ offen. Also hochklassig wird es, ob es so gut wird wie letztes Jahr mit Lotte da bei Ripley. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es kommt halt drauf an, wie viel die auch zeigen dürfen. Aber im Opener, da hast du ja immer noch genug Zeit nach hinten raus. Hast ja genug Möglichkeiten, dann irgendwelche Promos und Werbedinger vielleicht ein bisschen zu kürzen. Es ist auf jeden Fall spannend. Also klar, Ripley nach einem Jahr Titelschaft könnte man ihr jetzt das Ding abnehmen. Der Judgment Day hat ja im Moment eh so seine Probleme. Da können wir ja gleich auch noch ein bisschen drüber philosophieren, wenn wir auf die anderen Beteiligungen zu sprechen kommen. Aber diese Geschichte auch um Becky, die sich gefühlt in den letzten Monaten mit jedem angelegt hat, sei es jetzt dann Liv Morgan, Nia Jax. Sie hat halt viel aus dem Weg geräumt, aber es wurde ja auch immer wieder thematisiert, dass sie den Fokus halt nicht auf Rhea Ripley gelegt hat in den letzten Monaten, sondern überall irgendwelche Schlachtfelder eröffnet hat. Und das wäre, finde ich, sogar noch mal wieder ein interessanter Punkt, dass sie vielleicht jetzt das Match wirklich verliert, aufgrund dessen vielleicht wirklich, weil sie sich nicht vernünftig konzentriert hat, weil sie zu viele andere Baustellen gehabt hat, wo man das Ganze dann wieder nutzt, um bei ihr nochmal wieder ein bisschen frischen Wind in Form, vielleicht ein Heel-Turn oder zumindest ein bisschen kantiger wieder in Richtung Charakter zu gehen. Aber qualitativ denke ich auch, 4,5 sollte das auf jeden Fall locker werden. Ja, ja. Also ein 4-Sterne-Match ist gebonkt, da bin ich mir auch also 100%, fast 100%ig sicher. Mein lieber Chris, ich sehe irgendwie, du kommst jetzt immer als Letzter ran, das müssen wir gleich ändern. Deswegen werde ich nachdem du jetzt gleich gesprochen hast, einfach die nächsten Paarungen immer nur ansprechen und dann an dich und Julian abgeben und dann als Letzter was sagen, weil das ist ja immer doof, wenn ich hier dann das anmoderiere und immer alles dazu sage. Ja, kein Problem. Total doof. Deswegen kriegst du erstmal das Match und dann kriegst du gleich bei den anderen Matches das erste Wort mit Julians. Alles klar. Ja, nee, kein Thema. Ich wurde von den Frauen bei den letzten Manias verzaubert. 38, Becky Lynch gegen Bianca Belair. Boah, unglaublich. Ich glaube, ich habe es damals als Match of Mania gesehen. Und dann haben Rhea und Charlotte nochmal eine Schippe draufgelegt. Match of Mania. Und dementsprechend habe ich hier große, große, große Erwartungen. Und das ist immer eine große Falle. Aber ich vertraue den beiden. Ich vertraue ihnen auf jeden Fall. Becky Lynch ist ein interessanter Charakter im Moment. Sie hat für mich, also Nia Jax hat damals einen Tsunami losgetreten mit dem Schlag ins Gesicht. Also ich glaube nicht, dass es Becky von alleine zu diesem Status schafft. Natürlich, das ist in einem anderen Universum, ist die Antwort. Die kann ich jetzt nicht einsehen, aber ich denke schon, dass sie ein großer Player gewesen wäre mit einem Titel, aber sie ist im Moment wohl eine der, ja, vielleicht größten Legenden im Frauenbereich bei WWE. Und dieser Tsunami wurde dann zu einer kleineren Welle, eine kleinere Welle, eine kleinere Welle mit The Man, mit Big Time Bags und mit dem jetzigen Gimmick. Und sie flacht ab. Sie flacht ab für mich. Und deswegen ist sie schwer greifbar. Ich würde mir hier einfach einen absoluten Banger wünschen von einem Match, 4,5 Sterne. Und dann gewinnt Rhea, unterstreicht ihre Titelregentschaft und schickt Becky in eine Pause. Ich glaube, das könnte ihr sehr gut tun. Und dann bräuchte einen kantigen Gimmickwechsel. Sie soll sich die Haare färben, sie soll die Musik verändern, sie soll ein absoluter Brutal-Heel werden. Ich glaube, das wird ihr und uns allen gut tun, denn ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, im Rahmen dieses Podcasts gesagt, sie hat die Scheuklappen auf, weil sie ein gemachter Superstar ist. Ja? Sie ist durchgespielt, aber nicht so wie bei, für mich, Bianca und Alexa Bliss und Seth Rollins. Es ist einfach noch interessanter für mich. Ich kann ihre Matches sehen, problemlos, und das passt. Aber ich merke schon bei mir, dass der Impact fehlt. Und das kulminiert jetzt für mich. Und diese Welle wird nach diesem Match für mich zu Ende sein. Da wird sich dran nichts ändern, auch ein möglicher Titelgewinn. Deswegen schick sie in eine Pause. Sie soll ein halbes Jahr weg sein und dann zurückkommen mit einem ordentlichen Impact, weil es sich ein bisschen abnutzt. Rhea, ich bin kein Fan von kurzfristigen Versuchen, ein Match nochmal interessant zu gestalten, aber hier haben sie es wirklich geschafft. Diese Promo beim Raw war super. Dann gab es diesen Angriff bei diesem Podcast, wo auch CM Punk dabei war, so ein bisschen Real Life reinmischen. Das war ein super Versuch, hat bei mir zumindest funktioniert, hat es gerettet. Und Rhea muss gewinnen und dann wird es interessant. Dann haben wir nämlich den Kreis geschlossen und dann muss ich mir das nochmal anschauen. Es gab irgendwie zu. Du hast immer noch nicht die Geschichte mit Liv Morgan auserzählt bei Rhea Ripley. Das wäre eine super Anschlussfeder eigentlich. Denke ich auch. Vor allem Liv ohne Titel, ohne Match bei Mania, nachdem sie Runner-Up war beim Rumble, ist auch interessant. Aber ich denke auch, dass man da noch was rausholen kann. Und vielleicht kriegen wir da den Impact zurück, weil Rhea, für mich muss sie sich vom Judgment Day trennen. Das ist unnötige Ablenkung. Und dann brauche ich wieder ein bisschen mehr Dominanz. Dann braucht sie vielleicht auch ein Main-Event bei einem B-Pay-Per-View, keine Ahnung, in Frankreich bei Backlash oder so. Und dann soll sie dort, keine Ahnung, Liv Morgan irgendwie besiegen oder vielleicht auch einen Titelverlust, wo sie dann komplett eskaliert und kaputt geht und dann nochmal ein bisschen mehr Intensität reinbringt und sich den Titel zurückholt. Denn wie du schon richtig gesagt hast, es gibt große und lange Regentschaften. Die sind für mich auch okay. Ich bin ein großer Fan. Aber hin und wieder, glaube ich, wird es gut tun, wenn ein Superstar, so ähnlich wie Cena sich seine 16 geholt hat oder Orton, so von Pay-Per-View zu Pay-Per-View und mal einen Titelwechsel, wo sich so eine Fehde einfach noch frischer hält. Da holt sich Liv den Titel und gleich beim nächsten Pay-Per-View vielleicht Rhea. Weiß nicht, vielleicht ist es noch eine total dämliche Idee, aber ich glaube, das wäre nochmal frisch. Sowohl für Rhea als auch für uns. Deswegen große Erwartungen, muss ich sagen, und ich vertraue den beiden und sie werden, glaube ich, ziemlich sicher die Hütte abreißen. Und ich brauche einen Ripley-Sieg und ich brauche eine Pause für Becky, denn ich bin noch immer ein großer Fan, aber ich brauche mal so einen richtigen kantigen Schnitt in ihrer Karriere. Denn ich glaube, da kommt noch viel. Jetzt hat sie ihr Buch geschrieben, soll sie es promoten, bisschen zu Hause die Tochter, sich um die Tochter kümmern und dann frisch zurückkommen, irgendwann um SummerSlam und nochmal einen letzten oder vorletzten Run, weiß nicht, wie lange sie noch machen will. So ähnlich wie Big Time Bags, aber auf eine komplett andere Weise. Ich hoffe, man weiß, was ich sagen möchte. Ich glaube, es wird schwer bei Becky, weil sie hat sich ja nur schon sehr facettenreich gezeigt in den letzten fünf Jahren. Ich weiß immer nicht, ob sie vielleicht doch schon, wie du sagst, durchgespielt ist. Bei Bianca wird zum Beispiel der Heel-Turn noch ausstehen. Da ist noch was drin. Bei Becky weiß ich, da haben wir wirklich viel gesehen. Ich traue ihr zu, dass sie da nochmal wirklich uns alle überrascht. Aber da müssen wir erstmal nach Mania abwarten, wie das Match ausgeht und was dann mit ihr passiert. Ich halte es auch absolut für möglich, dass sie das Match gewinnt, by the way. Und dann als Champion uns erstmal noch ein paar Monate beglückt. Halte ich sogar für ziemlich wahrscheinlich, dass man sagt, Rhea war ein super Run, aber ein Jahr ist dann auch jetzt gut. Mal gucken. Generell finde ich es aber gar nicht schlecht, dass man die Title Reigns tatsächlich jetzt mal ein bisschen länger wieder macht und nicht alle paar Wochen da wechselt. Das steht auch Rhea gut zu Gesicht. Bin ich. Ja, Julian? Ich will es dann hinterher nur, wenn mal hatten auf den World Title und dann siehst du immer noch Jinder Mahal als WWE-Champion. Ja. In den Statistiken. Schwierig. Ist richtig, ist richtig. So, ich glaube, Julian hatte gerade ein paar technische Probleme. Hoffentlich legt sich das gleich. Ich habe ihn nicht ganz verstanden. Chris, hast du alles verstanden? Ich habe ein bisschen was abgehakt nur mitbekommen. Bei mir war ein bisschen was abgehakt, aber ich habe gehört, dass Jinder Mahal WWE-Champion war. Ja, ja, das, genau. Das hat bei mir gereicht. Die Punchline kam durch. Okay. Ja, es tut mir leid. Ich hoffe, es geht jetzt gleich wieder. Jetzt ist alles super wieder. ich mache das jetzt mal, wie ich angesagt habe. Zumal jetzt aus meiner Sicht, ja, ich mache jetzt mal die Weekly Matches. Und da mache ich ein Match, das wir zufällig gerade im letzten Podcast relativ ausführlich am Wickel hatten und gesagt haben, man wird doch da jetzt nicht irgendwie bei WrestleMania bei einer Paarung, wo du eigentlich unbedingt ein Singles-Match hättest machen müssen. Wir sprachen von Bianca Belair gegen Jade Cargill. Nach dem Rumble-Debüt von Cargill, nachdem, wie man sie da auch von den Fans wahrgenommen hat, hat man das nicht gemacht. Wir haben davon gehört, dass es wohl dergestalt sei, dass Jade noch nicht so weit sei, dass man sie auf die größte Bühne in ein Singles-Match stecken könne. Deswegen hat man gesagt, da man auf sie nicht verzichten möchte, macht man ein Six-Women-Tag-Team-Match. Deswegen steht es auf der Card. Bianca Belair gegen Jade Cargill, mit Jade Cargill und Naomi gegen Damage Control, Dakota Kai, Asuka und Kairi Sane. Chris? Oh, du warst jetzt bei mir abgehakt. Ich habe den letzten Teil nicht gehört. Ach so, ich habe nur gesagt, dass die Paarung stattfindet, mehr nicht, und habe an dich verwiesen, weil ich ja nicht mehr viel sagen wollte. Okay. Ja, den letzten Teil habe ich nicht gehört tatsächlich. Ja, also ich kann jetzt schon vorwegnehmen, bei der kompletten Card ist das Match, wo mein Herz am meisten blutet. Auf der einen Seite hast du eben die vertane Chance für mich noch immer, Bianca Belair gegen Jade Cargill. Das hätte nochmal einen Schub gegeben, dieser Card. Ja. Beim Wochenrückblick habe ich es gesagt, diese Geschichte beim Rumble hat man perfekt gemacht. Das war absolut perfekt. Jade Cargill war für mich da ein Star. Das war sogar schon so weit, wo ich sage, boah, also das ist schon für mich ein Kandidat. Schick sie sofort in ein Titelmatch und gib ihr diesen Titel. Ich habe es nicht erwartet, aber aus irgendeinem Grund war die Inszenierung, jeder hat da auch alles richtig gemacht. Die Gegnerin, die Kommentatoren, die WWE, alles. Und dann bist du ganz weit oben und du machst daraus nichts. Unglaublich schade. Vor allem Bianca finde ich irgendwie spannend. In diesem Match wirkt sie unfassbar langweilig, aber in diesem Singles mit Jade, das ist für mich ein Match, das wäre sofort das interessanteste Match der Card. Es ist absurd. Vielleicht ein Stück weit nach dem Tag Team Match, aber nicht viel. Vielleicht gleich, weil ich irgendwie diese Match, ich sehe vor mir, wie die beiden sich einen Stare-Down liefern und die Halle komplett abgeht. Ich weiß nicht warum, aber man hat es nicht probiert. Warum auch immer, WWE wird es besser wissen. Und auf der anderen Seite natürlich Damage Control. Stichwort Potenzial, das war eigentlich nahezu eine Naturkatastrophe, was man hier draus gemacht hat. So großartige Wrestlerin und eine so große Chance. Du hast Kairi Sane zurückgeholt, für mich sehr, sehr gut, sehr, sehr interessant. Und diesen Impact hast du verwurstet, indem du sie mit Asuka reinsteckst und Overkill machst. Das war genau ein wunderschönes Beispiel im Wrestling, wo es Overkill ist. Stichwort Overkill, das Interessante, ich glaube, jeder von uns ist sich einig, werden wir sehen, im Main Event von Tag 2 brauche ich so viel Overkill, wie es nur möglich ist. Absolut, bis zum geht nicht mehr. Hier hat man es übertrieben und Bayley hat man rausgejagt. Komplett schwacher Fehler. Wir haben gesagt, okay, WWE, Triple H, du hast vieles gut gemacht, zeige uns, dass du daraus was machen kannst. Alles, was für mich hätte man schlecht machen können, hat man schlecht gemacht und es kulminiert, indem man es in ein absolut nutzloses Six-Women-Tag-Team-Match macht. Die Titel stehen nicht auf dem Spiel und du wirst dieses Team jetzt abschließend beerdigen, denn du wirst Cargill nicht verlieren lassen. Das darfst du auch nicht. Ist auch in Ordnung, aber dann kannst du das Stable wegwerfen und Io Sky leidet auch drunter. Also für mich Damage Control, ich habe es schon immer gesagt und ich stehe dahinter und ich, ähnlich wie beim anderen, in einem anderen Universum sind sie für mich so gut wie die Bloodline, weil du genug Potenzial hast. Bayley als Roman Reigns und die anderen quasi als die Uso-Brüder. Und wenn du sie gescheit buchst, machst du einen Shield draus. Ja? Sie schlagen alles kurz und klein bei WWE, bei der Damen-Division. Warum auch immer hat man es nicht gemacht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum man kein Damen-Stable mal auf die Reihe bringt wie bei den Herren. Man hatte beim SummerSlam damals dieses Rezept in einen Topf geworfen. Es war ein unglaubliches Gericht. Und dann hat man es stehen lassen und am Ende war es kalt und schlecht. Und man kann es nicht mehr essen. Sehr, sehr schade. Absolut nutzlos. Man gibt Cargill quasi die Mania, das Mania, wie heißt das? Das erste Match bei Mania. Ist auch okay, wird gewinnen. Aber mit so viel Potenzial, so wenig draus zu machen, das ist auch ein Talent, muss ich sagen. Und ist einer der größten vielleicht bis jetzt Fehler in der Triple H-Ära. Der größte Fehler für mich im Moment. Ja, ich habe große Angst um Dakota Kai, die mag ich sehr, das wisst ihr alle schon. Kairi ist für mich fast schon erledigt und ein Kandidat bei der nächsten Entlassungswelle. Wie man das machen konnte, weiß ich auch nicht. Sie ist ein unfassbarer Diamant, der sich unterm Dreck noch immer versteckt, weil Triple H ihn nicht reinigt und formt. Und Dakota, ich meine, die Matches bei Raw haben gezeigt, was sie drauf hat. Selling ist überragend. Aber aus irgendeinem Grund wird man sie auch nicht pushen. Und ich habe große Angst um die beiden. Asuka wird immer da sein und bleiben. Aber ja, ich weiß nicht. Mein Herz blutet. Ich denke, man spürt das, man hört das. Und ich bin gespannt, ob ihr mir helfen könnt, ein bisschen positives Licht da drin zu sehen. Ich würde gleich an Zack weitergeben, weil er hat ja Jade Cargill bei AEW gesehen. Nur eine Sache ganz kurz. Chris, ich glaube sogar, dass Damage Control hier gewinnen werden, bin ich mir fast sogar sicher. Wirklich? Ja, weil es wird da irgendwie Zwiste reingeben zwischen Jade Cargill und Bianca oder Jade Cargill und Naomi. Ah, okay. Um da was auf den Weg zu bringen. Das hat man ja schon oft gemacht, ja, dass die All-Star-Teams da irgendwie auf den Deckel gekriegt haben. Und ich glaube auch, dass Kairi Sane tatsächlich relativ safe ist, genauso wie Dakota Kai derzeit, weil man bei WWE tatsächlich, glaube ich, es so sieht, dass Damage Control ein Faktor sind. Und die werden noch ein bisschen länger so bleiben, als Konterpart zu Bayley oder was auch immer. Ich glaube, Damage Control sind tatsächlich safe, was das angeht. Auch wenn unser Herz blutet, was das angeht. So, nun bin ich auch mal sehr gespannt, was unser Zack Attack sagt. Der kann ja über Jade Cargill, denke ich mal, am meisten und am besten was erzählen. Das war jetzt echt viel Input von jedem von euch. Ich habe viele, viele Punkte immer mal wieder gehabt, wo ich sagte, oh, die kann man jetzt gleich aufgreifen und die Hälfte habe ich jetzt schon wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin. Grätsch mich nächstes Mal nieder. Aber nein, ich sehe das teils ähnlich, teils aber auch ein bisschen differenziert. Fangen wir erstmal bei dem an. Der Andi wollte ja jetzt so einen kleinen Input zu Jade Cargill. Man hat es bei WWE noch mal mehr geschafft, sie wie einen Star darzustellen, als AEW es geschafft hat, obwohl sie da halt auch eigentlich schon ein gigantischer Star war. Auch dieser Auftritt bei SmackDown letzte Woche. Die Fans haben es abgekauft, dieser ganze Entrance, wie sie da reingekommen ist. Sie sieht halt irgendwie so ein bisschen aus, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, sie wirkt wie ein großer Bodybuilder-Kerl aus den 90ern in der WWE, so vom Körperbau, von der Art ihres Auftritts. Also sie wirkt halt wie aus einer anderen Ära und sie ist halt komplett anders als die, die du da hast. Und das wirkt einfach. Ich denke auch, wenn man sich das Ganze anschaut mit dem Rumble, du hättest mehrere Möglichkeiten gehabt. Du hättest ein Singles-Match gegen Bianca Belair natürlich bringen können. Du hättest auch einfach Cargill gegen Nia Jax irgendwie noch auf die Karte bringen können. Du hättest wunderbare Möglichkeiten gehabt, hier ein Singles-Match zu performen. Und das, was jetzt daraus geworden ist, dieses Six-Women-Tag-Team-Match, das gefällt mir wie ihr auch überhaupt nicht. Mit Naomi kann ich überhaupt nichts anfangen. Das war auch also vorher schon so, war auch bei TNA so. Sie ist im Ring wirklich nicht gut, sie ist bei den Promos nicht gut und ist jetzt eigentlich auch nur in der Rolle, weil sie damals abgehauen ist und jetzt wieder zurückgekommen ist, wenn wir ehrlich sind. Aber Damage Control, ich bin mir hier auch echt, ich verstehe dich, Chris, ich verstehe dich. Wir haben ja hier auch bei den seltenen Gelegenheiten, wo wir zusammen gepodcastet haben, durchaus auch darüber philosophiert, ne? Wie sehr man auch mit Damage Control einfach mitgefiebert hat, ne? Weil Io, Bayley, Dakota, die waren halt einfach super beste Freundinnen. Und auch wenn sie Heels waren, es tat einem immer in der Seele weh, wenn sie da von Bianca allein verprügelt wurde. Ja. Und dementsprechend grundsätzlich jetzt diesen Twist zu gehen und Bailey aus der Fraktion zu werfen und ihr praktisch das Herz zu brechen und sie damit zum Face zu turnen, das ist grundsätzlich erstmal genial. Mhm. Die Art und Weise, wie man es umgesetzt hat, ist aber echt stümperhaft gewesen. Weil sowas muss dann wirklich, finde ich, abrupt in einem shocking Moment passieren. Das war hier einfach zu es weich. Es war ein Backstage-Segment einfach. Ja, und es war halt vor allen Dingen zu weich gespült über Wochen und Monate. Die Auftritte von Kairi und Asuka, als Bailey noch dabei war. Okay, ja, gut, hier, sie war ein bisschen irritiert, hat es aber hingenommen, hat vielleicht parallel Japanisch gelernt. Dann ging es ja immer so weiter und dann haben sie getuschelt und dann auch, dass Dakota dann erst nicht geturnt ist, weil sie zufällig nicht da war und dann aber doch schon 2 Wochen später auf einmal jetzt bei SmackDown geturnt ist. Also wenn man es schon gemacht hätte, dann hätte ich mir zumindest gewünscht, dass der Turn dann irgendwie bei WrestleMania kommt. Und dadurch hätte sie Bailey dann erst recht zum Face wieder geturnt, indem dann auch noch ihre zweite beste Freundin ihr in den Rücken fällt. Aber so, wie es umgesetzt wurde, da bin ich bei euch. Das tut mir weh. Und die Gruppe ist für mich halt auch trotz aller namhafter Damen, die da drin sind, irgendwie kein ernstzunehmender Faktor. Also guck dir die Reputation von Asuka an. Unfassbar eigentlich. Kairi Sane hat auch zumindest bei NXT damals richtig abgeräumt, war halt Main Roster Tag Team Champion. Dakota im Ring phänomenal, aber sie ist halt von der ganzen Darstellungsweise ist sie halt nicht mehr als Midcard. Und sie ist eigentlich auch jetzt nur dabei, weil man keine 3 Japanerinnen losziehen lassen kann. Einfach weil das mit den Promos nicht funktioniert. Dementsprechend musste sie irgendwie noch dabei bleiben, damit das auch ein relevanter Faktor bleibt. Aber als ernstzunehmende Fraktion auf die nächsten Monate, das fällt mir auch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also man hat viele Möglichkeiten, viele Richtungen. Ich bin hier fest davon überzeugt, dass die Face-Damen gewinnen, weil ich glaube noch nicht, dass die sich so sehr in die Wolle kriegen. Vielleicht kriegen sie sich in die Wolle, aber sie gewinnen dann trotzdem. Einfach die Darstellung von Jade Cargill, das war so unfassbar dominant bei SmackDown auch alleine. Sie war einfach 3 Level selbst über Bianca und Naomi. Und da müsste man schon wirklich dann irgendwie einen Brawl zwischen Bianca und Jade bringen, wo dann Naomi komplett auf sich alleine gestellt ist. Aber das sehe ich im Moment nicht. Also ich finde es auch nicht gerade spektakulär auf der Karte. Ich hätte mir auch hier lieber 1-2 Singles-Matches noch irgendwie gewünscht oder eine Tag-Team-Titelverteidigung irgendwie von Asuka und Kairi. Es catcht mich nicht. Also da hat man wirklich viel Potenzial verspielt. Also jetzt, wo ich Zack höre, kann ich schon nachvollziehen, warum man dann vielleicht doch die Faces gewinnen lassen könnte. Weil und Andi, noch ein Fun-Fact. Ja. Die Faces müssen hier gewinnen, weil Asuka hat noch nicht ein einziges Match bei WrestleMania gewonnen. Sie hat jedes ihrer Matches verloren. Oha. Ja, da wird es ja Zeit jetzt. Nein, aber das wäre übrigens eine geile Story fürs nächste Jahr. Ach so, die Streak? Die Streak. Die Streak zu brechen. Ja, das kann in der Tat, das ist natürlich jetzt, glaube ich, kein Storyline-Faktor, also noch nicht, vielleicht nächstes Jahr. Aber es kann schon sein, dass man Jade Cargill wirklich gar keine Schramme auf ihrer glänzenden Krone im Moment geben möchte, dass sie dieses Match tatsächlich gewinnt. Also Damage Control sehe ich tatsächlich, also mein Herz blutet genau wie das von Chris und auch das von Zack, weil du hast es sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht, diese 3 Mädels hatten es damals in ihrer Originalbesetzung. Also das war, ich glaube, auch Hunter hat es bis heute nicht gepeilt, was man da an Damage Control tatsächlich hatte. Aber ich glaube, die sind so ähnlich wie Judgment Day. Den habe ich auch nie wirklich ernst genommen, aber er war bei Raw ein relevantes Stable. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass in der Booking-Welt von Hunter Damage Control mit den 3 Japanerinnen und Dakota, die für mich auch immer noch ein bisschen mehr ist als ein Sprachrohr, sonst hätte Hunter sie auch nicht zurückgeholt, glaube ich, dass die da eine gewisse Rolle spielen. Aber es ist für mich einfach, ohne Bailey ist da der Zauber weg, das muss man ganz deutlich sagen. Die hat alles zusammengehalten und seit Asuka dabei war es für mich vorbei. Also Kairi Sane hätte ich tatsächlich noch gekauft, sie war ja auch, glaube ich, zuerst und dann 5 Sekunden später war Asuka auch dabei, gefühlt. Und da war das Stable erledigt. Aber das ist fast schon einen Podcast wert. Ich will jetzt hier auch gar nicht das Ganze weiter zum 5 millionsten Mal besprechen, wie Chris und ich das gefühlt in jedem Podcast machen, um da unsere Therapiegruppe da aufrecht zu erhalten, damit wir irgendwie noch durchs Leben kommen. Ja, Stichwort Weekly Filler. Latino World Order. Rey Mysterio und Dragon Lee gegen Santos Escobar und Dirty Dominic. Ich weiß nicht, vielleicht kann Zack da irgendwie was rausholen aus dieser Paarung. Mir will es nicht gelingen. Es ist eine durchaus spannende Ansetzung, Andi. Na, dann hau mal raus. Ich bin begeistert. Da war so viel Überzeugung drin. Ich hau's dir ab, deswegen überzeug mich. Zum einen, wir werden hier einen Turn von Kalito erleben. Dadurch werden Santos Escobar und Dirty Dom gewinnen. Gleichzeitig wird das auch noch weiter dafür sorgen, dass der Judgment Day immer weiter auseinanderbricht. Und im Raw nach Mania kommt dann noch irgendeine Geschichte mit Andrade dazu, der Dominik dann aber wieder in den Rücken fällt. Also rein Storyline-technisch haben wir hier zumindest ein bisschen was drin. Es wird, ja, ich hoffe kurzweilig, aber mir gibt keiner dieser Protagonisten irgendetwas. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Kalito nach der Nominierung von Dragon Lee als Partner von Rey turnen wird und die Heels dadurch gewinnen. Das ist die Story des Matches, denke ich. Ja, kurz und knackig. Chris? Ich weiß nicht, warum man das gebraucht hat, dieses Match. Ob man jetzt will, dass also Rey war ja immer natürlich jemand, den man bringen muss auf die Card für Ticketverkäufe, ja, das hat einfach immer gut funktioniert und man hat immer sehr panisch den Nachfolger gesucht, nie gefunden. Ich glaube, man hat es auch aufgegeben, weil der Mann irgendwie auch nicht aufhört. Aber für mich ist der Impact bei Rey komplett raus. Also es hat dieses Match hat es hier nicht gebraucht, trotz natürlich, jetzt wo du es gesagt hast, möglich spannenden Turns. Also Kalito sehe ich auch, der wird wahrscheinlich ziemlich pissed sein, dass der sich dafür Dragon Lee entschieden hat, das neue Mitglied von der Latino World Order. Aber, Andrade, der wird sich auch denken, ja gut, okay, der Unterschied zu All Elite Wrestling gibt es bei meiner Card-Position nicht. Zumindest bin ich bei Charlotte, okay. Ähnlich wie ein anderes Match, was noch auf die Card geklatscht wurde auf Tag 2, ist das Problem einfach, dass man sich nicht um die Teams gekümmert hat. Santos Escobar, Andy, du erinnerst dich wahrscheinlich an diese tolle Backstage-Promo, das Segment, dieses Video. Da hatten wir irgendwie so die Hoffnung, aber man hat nichts aufgegriffen und so gut der Anfang bei Santos Escobars Hilter noch war, ich war ziemlich begeistert, bis auf das Cringe-Segment, wo er sich wünscht, dass Rey kein Bein mehr hat, war alles auch sehr sauber. Er hat seine Matches gewonnen, hat ein Pay-Per-View-Match bekommen auch, aber irgendwo ist es dann leider abgefallen. Warum, weiß ich nicht. Dass auf einmal Dominik nach über einem Jahr darauf kommt, hey, ich mag meinen Vater noch immer nicht, ich greife ihn random an, da fehlt mir die Logik. Da hätte mehr Logik gehabt, so wie es Zack gesagt hat. Wir haben ein paar Kriselgeschichten beim Judgment Day. Soll er einfach 2 Wochen vor Raw irgendjemanden vom Judgment Day attackieren und die untereinander haben ein Match? Natürlich, Finn und Damian sind im Six-Man-Tag-Team-Ladder-Match, okay, aber es hätte für mich trotzdem mehr Sinn gemacht. Das hier, das stinkt danach, dass Triple H irgendwie von jemandem erfahren hat, dass Rey noch kein Match hat und er panisch sich gedacht hat, Dominik, soll ihn einfach angreifen und weil wir das Match schon letztes Jahr hatten, machen wir ein Tag-Team-Match draus. Sehr wenig Impact, allerdings hoffe ich auf ein ordentliches Match. Es sind immerhin sehr gute Techniker dabei, aber man hat sich einfach nicht um sie gekümmert, damit wir hier mehr als, ja, ich werde währenddessen auf Twitter, X ein bisschen scrollen und mein Auge drauf haben. Das ist leider so, wie ich das Match sehe, weil einfach Dragon Lee, er hatte so seine Momente, aber nicht eingesetzt. Rey war lang verletzt, für mich total verbraucht. Ist natürlich eine super Legende, alles okay. Hall of Fame, das Karriereende. Santos Escobar, super Start, fallen gelassen. Und Dominik, es funktioniert noch immer, aber langsam braucht man da was Frisches, was Neues, ich glaub, damit da man hätte das nicht auch verliert. Ein Match irgendwie gegen Ricochet mit irgendeiner Stipulation noch mehr Sinn gemacht. Definitiv. Weil der ja auch gerade bei Raw mit dem Judgment Day fehlt. genau enorm gepusht wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur für WWE Speed ist. Genau, also mach einfach da draus etwas. Aber es wirkt, das hier ist wirklich faul, muss ich sagen, von Triple H und Co. Und so würde ich das auch zusammenfassen. Also sehr, sehr faul, aber es wird ein ordentliches, hoffentlich 7-Minuten-Match. Einfach bam, bam, bam, ping, cover, heel turn, auf Wiedersehen, wir wollen weitermachen. Also ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass das, was Julian angesprochen hat, hier vielleicht tatsächlich ein Faktor werden könnte, nämlich, dass es ein Storyline-Match wird, dass man hier bei Mania irgendwie denen das Spotlight gibt, dass auch mehr als die Weekly-Zuschauer auf großer Bühne jetzt hier etwas registrieren und man tatsächlich genau diese von Julian angesprochenen Szenarien da auf den Weg bringt, dann wäre das etwas. Alleine ich befürchte, es wird einfach ein Filler-Match und es geht dann bei den Weeklies genauso weiter wie bisher. Man kann da eine Geschichte erzählen mit denen. Man macht es ja irgendwie so ein bisschen auch, aber es ist... Ja, aber es geht jetzt schon seit einem halben Jahr gefühlt, ohne irgendwie eine große Erkenntnis und... Richtig, es geht nicht weiter. Ich sehe es jetzt halt auch nicht... Okay, lass Kalito turnen. Dann fehlt Kalito gegen Dragon Lee, dann gewinnt Dragon Lee ein Match gegen Kalito und dann? Ja, eben, es muss ein bisschen mehr passieren. Auch mit dem Judgment Day und mit Andrade und was auch immer. Dass man da die Heels ein bisschen als Gegenstable und auch mal als relevant ist. Nicht, dass sie da in ihrem Mikrokosmos da immer nur Latino World Order gegen die Legado del Fantasma, sondern dass da auch mal ein bisschen größere Ambitionen kommen. Also ich will das ja gar nicht ausschließen, dass da Potenzial ist, dass, wie du so richtig sagst, das sagen wir ja schon seit Wochen bis Monaten, aber dann muss da auch mal jetzt irgendwie das Ganze in eine Richtung gehen und auch weitergehen und nicht immer nur da bei den Weekly kriegt der gegen den Match, da gibt es ein Rematch und boah, das kann es nicht sein. Da bin ich vollkommen bei euch. Ja, Knalleffekt hat Chris ja schon angesprochen. Wenn alles gut läuft, wird es ein großer Knalleffekt. Wenn schlecht läuft, ein chaotisches Tohuwabohu. Ich rede vom Six-Pack-Tag-Team-Ladder-Match um die Undisputed WWE Tag-Team-Championship. Wenn alles glatt geht und ich mich nicht verzählt habe, werden wir 12 Leute im Ring haben. Wir haben einmal den Judgment Day, Balor und Priest als Champions, treten an. Gegen Hashtag DIY, Gargano und Champ. Gegen Awesome Truth, oh mein Gott, Miss und R-Truth. Gegen New Day, kommt immer aus dem Ärmel geschüttelt, wenn man irgendwas braucht oder auch nicht, Kingston und Woods. Gegen A-Town Under, Theory und Waller. Und die New Czech Republic. Ich werd mich weigern, New Czech Republic auszusprechen. Pete Dunne und Tyler Bate. Also das wird ein, zweimal extrem chaotisch werden müssen in diesem Match. Mindestens. Julia, was meinst du? Spektakuläres Knallbonbon-Wrestling, Autounfall oder Midcard-Match bei Mania? Naja, ich sag mal so, das wird ein Spotfest Deluxe. Ne? Wir haben 12 Leute, wir haben ein Ladder-Match. Ich denke mal, wir werden die Trennung der Tag-Team-Title sehen, weil, wenn ich das richtig interpretiere, hängen alle 4 Gürtel über dem Ring und je nachdem, wer wen dann abhängt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann dementsprechend halt auch wieder Raw und SmackDown Tag Team Champions sehen werden. Ich bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen überrascht gewesen über die Zusammenstellung dieses Matches. Es macht zwar zum Teil halt Sinn aufgrund der Geschichten, die man in den vergangenen Monaten erzählt hat, aber du hast so viele Tag Teams mittlerweile, auch richtig namhafte dabei irgendwie. Dann hast du irgendwie, ich weiß nicht, A-Town Down Under. Gut, die beiden sind unterhaltsam, aber irgendwie geben die mir als Team nicht viel. Du hast Awesome Truth, das ist halt auch wieder mehr Comedy. Also mir fehlen, sagen wir mal, so ein paar Tag-Teams irgendwie, die jetzt hier ein bisschen untergegangen sind, aber das wird ein Spotfest Deluxe, es wird locker flockig sein, es wird vermutlich, wie gesagt, zum Split der Tag-Team-Titles führen. Und ich halte es auch für ziemlich offen. Also ich würde auch irgendwie so aus dem Stegreif jetzt zumindest tippen, dass New Catch Republic irgendwie einen Titel mit einer Smackdown nimmt. Und dann mal gucken, wer dann bei Raw das Ding macht. Aber boah, viele, viele Möglichkeiten. Ich kann es aktuell echt schlecht einschätzen. Aber macht bestimmt Bock. Ich grübel da auch drüber nach. Also wenn ich mir die Teams angucke, Chris und ich haben das ja Woche für Woche jetzt mitbekommen, immer was da so abläuft. Du ja auch, Julian, klar. Aber so richtig heiß ist da für mich gerade kein Team, ehrlich gesagt, so, wo man sagt, oh, die müssen es unbedingt haben. Vielleicht, da bin ich New Catch Republic could be. Ich sehe tatsächlich fast eher A-Town Down noch irgendwie eher dran, dass man denen Gold geben könnte. Aber die haben auch ein, zwei wirklich üble Momente gehabt. Gerade leider Gottes beim Pay-Per-View in Australien war für mich einiges schief. Und ich da wurde sogar angeblich noch berichtet, dass die eventuell noch aus dem Match rausgestrichen werden können. Oh Gott. Das wurde aber, sind aber nur Gerüchte. Aber ja, ich hätte auf dem zweiten Tag hier Authors of Pain, ich hätte hier die anderen beiden hier Street Profits und so, die hätte ich in das Tag-Team-Match gepackt, hätte Lashley gegen Cross irgendwie ein Singles-Match machen lassen. Da hättest du auch direkt von SmackDown irgendwie richtig namhafte Teams mit einer intensiven Fehde oder irgendwie so das drin gehabt. Das geht mir hier so ein bisschen ab, aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, gerne. Sehen wir ja tatsächlich im Ergebnis ähnlich. Aber auch Hashtag DIY, oder da haben sie einfach zu viel verloren und zu viel random gewesen. Und wenn Awesome Truth die Titel gewinnen, was ich fast befürchte, dass das so weit, dass das kommen wird, dann gute Nacht. Entschuldigung, Chris, du hast ja schon ein, zwei Mal was gesagt. Ich übergebe mal an dich. Das Match wird, glaube ich, da bin ich bei Julian, wird ein Spotfest. Aber wer gewinnt denn hier am Ende, Chris? Und was erwartest du? Ich bin einfach genau bei euch. Deswegen haue ich dann immer so mein hinein, weil ich euch sehr gerne zustimmen möchte bei gewissen Aussagen. Zunächst mal, das hier ist, glaube ich, so die Schablone für dein berühmtes Popcorn-Wrestling. Ja, das ist eine super Sache. Ich bin ja ein Fan von Tag Team, also von Leiter-Matches, und ich würde mir ja wünschen, dass man den Money in the Bank zurückverfrachtet auf WrestleMania, weil das Event an sich, Money in the Bank, für mich, es verbraucht sich. Ja, und den Kofferträger hat man ja auch ziemlich kaputt gemacht. Deswegen so ein Hardcut wieder weg vom Pay-Per-View Richtung Mania, glaube ich, könnte dem Ganzen helfen. Natürlich also das Thema, dass du eben zwei bräuchtest aufgrund von Männern und Damen, aber man hat ja zwei Tage mittlerweile. Deswegen, ich freue mich auf dieses Match. Wobei man natürlich sagen muss, keines dieser Teams hat im Moment einen großen Wert, weil man hat sich nicht um sie gekümmert. Pete Dunne, Tyler Bate haben ihr Titelmatch verloren. Fury gegen Waller, ich glaube, Andy und ich haben sehr viel darüber geredet, da hat man sehr viel kaputt gemacht mit diesem dämlichen Scheiß in Australien. New Day, kein einziges Match irgendwie. Und jetzt sind sie im Leitermatch. Natürlich, der Name ist Programm, beziehungsweise sie gehören zum Inventar. Und leider hast du da Awesome Truth, wo du halt irgendwie, das ist halt so das Thema. Ich glaube, Backstage lieben das alle. Das ist so das, was wir irgendwie, glaube ich, auch nicht verstehen. Ähnlich wie bei Damage Control, wo wahrscheinlich man Backstage glaubt, man hat alles richtig gemacht. So glaubt man, dass die Fans genau diesen Payoff wollen. Awesome Truth. Ja, wie witzig ist denn das? Ja, dass die zusammenkommen und R-Truth ist ja ganz süß, wie er das gemacht hat. Für mich überhaupt nicht. Also das wäre die schlimmste Lösung hier. Aber am Ende, witzigerweise, die logischste. Ich sehe das als ideale Gelegenheit auch, um die Titel zu splitten. Ja, weil du hast im Moment tatsächlich auch genügend Tag-Teams. Leider hast du dich nicht um sie gekümmert, aber meine Hoffnung ist, dass Triple H nach diesen ganzen Rock-Wochen und Rock-Mania, wenn der dann weg ist, Filme drehen, sich ein bisschen auch um die anderen kümmert. Und ich glaube, er hat sehr gutes Rezept, weil du hast hier wirklich großartige Tag-Teams, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown. Splitte die Titel und dann kannst du mehr Leuten ein Spotlight geben. Und ich glaube, die Kommentatoren haben das auch unterstrichen, dass das Match so lange weitergeht, bis beide Titel jeweils abgehängt wurden. Ich denke, das macht man nicht umsonst. Wie gesagt, mir ist der Titelträger eigentlich egal. Ich habe am wenigsten Bock auf Awesome Truth. Irgendwie würde es mich freuen für Gargano und Ciampa, weil sie für mich mit Pete Dunne und Tyler Bate das technisch stärkste Tag-Team sind und ich drauf Bock habe. Eigentlich sogar am meisten auf Gargano und Ciampa aufgrund der NXT-Vergangenheit. Wenn du sie splittest, kannst du es zwei Teams geben. Von daher hat man dann natürlich eine gute Wahl. Aber ganz ehrlich, ich freue mich auf dieses Match. Ich habe Bock und ich glaube, die werden hier liefern. Aus irgendeinem Grund glaube ich, es wäre besser für Tag 2 gewesen, aber das ist im Moment nur so ein Gut-Feeling, keine Ahnung. Ich freue mich drauf. Ich habe irgendwie Bock. Also das wird ein richtiges Popcorn-Wrestling. Natürlich mit. Also du hättest eigentlich, also rein vom Gut-Feeling, hättest du Pride gegen Final Testament tauschen müssen gegen das Tag-Team-Match, denn... Sehe ich auch so. Pride gegen Final Testament, das wird eine Katastrophe. Da reden wir gleich drüber, Entschuldigung, ich will nicht vorgreifen. Ja, also ich glaube auch, dass das sehr, sehr kurzweilig wird. Also eins der frischesten Matches. Vielleicht auch gerade, weil kein Team so richtig strong ist. Aber da wird jeder von denen, die da auf der Card sind, alles raushauen, denke ich mal. Und ich hätte auch gar kein Problem, muss ich sagen, wenn New Day gewinnt. Da sind Chris und ich ja nicht so irgendwie auf einer Wellenlänge. Für mich ist New Day unkaputtbar zu kriegen. Ich feiere die immer noch. Aber wir wollen jetzt da nicht über New Day reden. Wir reden lieber... das ist ein Match, da würde ich gleich an Chris weitergeben wollen, weil er hier doch ein bisschen positiver gestimmt ist als ich. Wir reden über, wie Julian sagt, Günther gegen Sami Zayn. Anstelle des Namens Sami Zayn hätte ihr nach dem, was man so gehört hat, eigentlich Brock Lesnar stehen sollen. Brock Lesnar ist, wie wir gesagt haben, wieder auf der Rosterpage von WWE. Ob er jetzt immer noch da ist, weiß ich nicht, aber er war zumindest wieder aufgenommen worden. Ich gehe davon aus, dass er noch da ist, prüft das gleich mal. Aufgrund der Geschichte mit Vince McMahon, wo interessierte Leserinnen und Leser jetzt auch Liebesbriefe nachlesen dürfen, bei denen man nicht genau weiß, ob sie erzwungen geschrieben worden sind oder nicht. Also diese Schlammschlacht lassen wir heute mal außen vor, werden aber natürlich, ja, leider muss sein, in den kommenden Wochen wieder drüber berichten. Da Brock irgendwie in diese Geschichte involviert ist, zumindest der Gestalt involviert ist, beziehungsweise sein soll, dass man ihn erstmal aus dem Verkehr gezogen hat, ist Sami Zayn zur Ehre gekommen, diesen Spot einzunehmen. Sami Zayn gefühlt seit gut einem Jahr, ne, seit einem Jahr fast am Abkühlen, hatte seine Peak bei der Survivor Series 2022, Royal Rumble, dann in der Chamber 2023. Highlight für viele, für mich war es da schon so ein bisschen am Absteigen, wie gesagt, der Titelgewinn der Tag-Team-Gürtel bei WrestleMania mit Kevin Owens von den Usos. Ja, und ab da hat man dann so ein bisschen auf dieser Erfolgswelle, man ist drauf geritten, man hat sie ein bisschen verwaltet, hätte ich eher gesagt. Die Fans waren dabei, aber auch nicht wirklich geflasht. Sie waren höflich, wohlwollend, in Anführungszeichen, solide begeistert, wenn es sowas gibt. Aber es war dann auch irgendwann vorbei. So, und Sami Zayn hat dann auch der Familie den Vorzug gegeben, ist eine Zeit lang aus den Shows geschrieben worden, hat sich um Familie gekümmert und andere Prioritäten gesetzt, kam dann zurück, war irgendwie dabei, aber nicht wirklich mittendrin. Und da Brock Lesnar raus war, auf einmal, musste man improvisieren. Sami Zayn wurde aus dem Hut gezaubert. Man hat es dann in den letzten Wochen auch, finde ich, ganz ordentlich gemacht, ihn entsprechend noch zu inszenieren, auch mit Chad Gable jetzt als Mentor. Klammer auf, Jey Uso vor ein paar Monaten wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, wenn die beiden was gemacht hätten, aber das ist eine andere Geschichte, die nicht erzählt wurde. Und nun haben wir Günther gegen Sami Zayn. Ich bin etwas zurückhaltend, will aber gar nicht viel mehr sagen, denn Chris zeigte sich ja eher positiv aufgeschlossen. Ja, also ich muss sagen, das Schöne ist ja, nachdem wir beide uns ein bisschen auch in der Bubble befinden, finde ich es immer spannend, wenn dann Zack dabei ist, weil ich bin sehr gespannt, was er so über diese beiden Protagonisten hält, weil Sami Zayn für mich im Moment so ein Superstar ist, ähnlich wie Becky Lynch tatsächlich. Ein bisschen durchgespielt. Dieses Match bei WrestleMania 39 letztes Jahr hat für mich vielleicht sogar seine Karriere kulminiert. Ja, das Match an sich, ich glaube, das ist gut zusammengefasst. Es war ordentlich, aber da war die Luft schon ein bisschen draußen für mich. Ja, es war aber für mich komplett richtig gemacht, komplett richtig erzählt. Alles gut, alles okay. Alles danach hat mich irgendwie gar nicht mehr geflasht, bis, glaube ich, auf ein Match zwischen den beiden gegen den Judgment Day. Keine Ahnung, irgendeine Stipulation, es war ganz ordentlich. Alles andere war für mich dann schon nicht mehr vom Interesse. Und der Split der beiden, den ich als positiv wahrgenommen habe, hat für mich bei Kevin Owens Folgendes ausgelöst. Ja, ich habe alles gemacht, Mann. Ich habe gegen Stone Cold Steve Austin gekämpft. Der Vertrag ist super. Ich mache einfach das, was sie mir sagen und schlage Fury ins Gesicht. Sami Zayn wiederum hat eben diese Pause und ist tatsächlich in der Rolle, die ich sage, die ist perfekt für ihn. Nämlich der Underdog. Aber nur will es nicht bei mir funken. Also es ist wie dieses Streichholz, das du gegen diese Kippe streichst und es geht einfach die Flamme nicht an. Es passiert bei mir nicht. Darf ich dir sagen, woran das liegt? Ja, bitte. Es ist der Titel. Sami Zayn hatte den IC-Title schon mehrfach. Dementsprechend, selbst wenn er jetzt Günther besiegt, ihm bringt das nichts. Es hebt ihn nicht auf eine höhere Stufe. Bei Sami Zayn ist es wirklich eigentlich in meinen Augen nur noch das Momentum, wenn er wirklich einen World-Title gewinnt. Das ist das, was ihm noch zur Karriere fehlt. Und das ist das, was seine Story, um es mal auf Cody Rhodes zu übertragen, am Ende abschließen würde. Den IC-Title hat er mehrfach in der Vergangenheit gewonnen, ohne großes Tamtam, ohne großes Prozedere. Natürlich wäre es jetzt größer, weil Gunther halt so lange den Titel schon hatte. Aber es hebt Sami nicht auf eine neue Stufe. Und so sehr ich recht. Die Paarung auch toll finde, das Match wird großartig werden. Ja. Ich mag beide Protagonisten im Ring und auch vom Charakter unfassbar gerne. Aber hier kann eigentlich wieder nur eine Niederlage für Sami Zayn folgen, um dann irgendwann vielleicht den Koffer zu gewinnen und sich den World Title zu holen, weil er wäre der Falsche, um Gunther zu entthronen, weil ihm das einfach nichts bringen würde. So sehe ich das zumindest. Er ist der Falsche, definitiv. Also Sami darf für mich auch nicht gewinnen. Auch aufgrund der Situation, dass Gunther sich in einer super lange Regentschaft befindet und ultra dominant ist und du diese Gelegenheit nicht verbrauchen darfst, so unglaublich erniedrigend das vielleicht klingt für Sami Zayn, aber er braucht es nicht. Gibt es jemanden anderen, den du dadurch ein bisschen nach oben hiefst? Deswegen finde ich das von Roman Reigns gegen Cody auch so enttäuschend, aber dazu kommen wir noch. Sami hatte für mich diesen Moment, ich komme immer wieder darauf zurück, die Leute werden schon genervt sein, Elimination Chamber, egal, was Leute sagen, das war der Moment für mich, wo er diesen Titel hätte gewinnen müssen. Definitiv. Fertig. Unbedingt. Es war ideal, perfekt. Man hat den Trigger nicht gepullt und für mich, hast du recht, eigentlich ist es nur noch ein World Title, aber selbst die World Heavyweight Championship ist für mich ein gleichwertiger Titel wie die Intercontinental Championship. Ist natürlich jetzt Ansichtssache, aber die Rollins Championship. Die Rollins Championship, vollkommen richtig. Der andere Protagonist, Gunther. Natürlich bin ich ein bisschen biased, aber der Mann wird eigentlich vollkommen richtig gebuckt. Auch bei Raw, wie er da den Trainer von Sami, Chad Gable, herumwirft und ihn auch auf Deutsch quasi als Trainer quasi beschimpft und sagt, na, was ist jetzt, ja? Perfekt, wunderbar. Mit Imperium hat man es ähnlich wie bei Damage Control leider versaut, aber ein unfassbar dominanter Champion, was mir zeigt, okay, Triple H, WWE hält was von ihm. Nur das Thema im Moment ist, jetzt muss man es bald einmal probieren. Und ich sage absichtlich probieren, denn oftmals probiert man es nicht mal. Egal, was du machst, Cody Rhodes wird Champion. Warum nicht ihn Gunther sofort hinstellen und vielleicht ein Upset, weil der finisht die Story wurscht, aber vielleicht ein Upset-Sieg von Gunther, um zu sehen, funktioniert das Ding mit ihm? Weil diese Intercontinental Championship, die ist da, wo sie ist. Größer wird sie nicht, ja. Sie geht auch ein bisschen unter bei Gunther, finde ich. Deswegen, lass ihn dieses Match gewinnen und dann muss er endlich sagen, okay, Leute, ich habe hier alles durchgepflügt. Ich will die großen Dinger. Und ich meine nicht die Rollins Championship, ja. Deswegen, beide Protagonisten ein bisschen in einer Situation, die vielleicht schwierig ist, aber beide mit interessantem Potenzial und vor allem das Match, habe ich Bock. Ich glaube, die werden da ziemlich sicher abliefern, vielleicht nicht so gut wie Ripley und Lynch, aber ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr gespannt, ob die harmonieren, denn du hast hier natürlich zwei verschiedene Stile, aber die Underdog-Situation bei Sami Zayn, vielleicht erwischt sie mich noch bei diesem Match und vielleicht kann das was werden. Man hat das versucht, für mich nicht geschafft, aber das Match an sich, da bin ich gespannt. Also lasse ich mich mal sehr gern überraschen. Schauen wir mal. Also mich hat Sami Zayn verloren, seit er nicht mehr Weltverschwörer-Geschichten erzählen darf. Das war für mich das, was ihn overgebracht hat. Und seit er wieder Face ist, bin ich irgendwie ein bisschen, so toll ich ihn finde, ist mein Herz ist ein bisschen gebrochen, so Damage Control-mäßig. Aber das ist eine andere Geschichte. Main Event Time. Tag 1. Bloodline, The Rock und Roman Reigns gegen Cody Rhodes und Seth Rollins. Wenn ich es so sehe, wird mir wieder bewusst, wie sehr ich da hin und her gerissen bin. Einerseits ist es mit Abstand das für mich nicht wrestlerisch, sondern vom Klimbim drumrum, vom Showbereich her, von dem Feeling, was auch immer. Mit Abstand das Match, auf das ich mich am meisten freue. Das muss man so sagen. Das haben Chris und ich im Podcast auch schon länger so gesehen. Einfach, weil man sehen will, was passiert denn jetzt storyline-mäßig? Was hat The Rock im Ring noch drauf? Was wird man ihm machen lassen? Was will er überhaupt machen wollen? Was wird er machen können? All solche Geschichten. Trotzdem ist es für mich ein Letdown, weil es eben nur ein Tag-Team-Match ist. Man hat wirklich sehr viel gemacht, um hier Heat aufzubauen. Rocky für mich stellenweise überragend im Vorfeld. Was seine Promo-Skills angeht, wer ihn aus der Attitude-Ära kennt, wird da eine differenzierte Auffassung zu haben. Ich habe ihn in der Attitude-Ära nicht erlebt und finde deswegen diesen Attitude-Era-Light-Rock ziemlich cool und bin, wie gesagt, ja kein Rock-Fan und deswegen trotzdem sehr, sehr überzeugt von dem, was er da gemacht hat. Trotzdem ist und bleibt es nur ein Tag-Team. Rocky hat im Vorfeld Cody nach Strich und Faden auseinandergenommen. Sie haben gefühlt in allen Segmenten dominiert, sei es Cody alleine, sei es Cody und Rollins zusammen, sodass manche sogar schon sagen, na, da werden sie hier das Tag-Team-Match verlieren, was ich beim besten Willen nicht sehe, weil Chris hat es schon gesagt und das kann man hier schon mal vorwegstellen, ich bin da vollkommen bei Ihnen, der Main-Event bei Tag 2, so sehr wir Overbooking kritisieren und nicht haben wollen, der kann gar nicht overbooked genug sein, der Main-Event von Tag 2, sonst schlafe ich da ein. Ergo, entweder macht man so, dass tatsächlich die Bloodline hier verliert, was ich beim besten Willen nicht sehe. Aber wenn sie verlieren sollte, wird sich Rocky trotzdem irgendwie in den Main-Event von Tag 2 einmischen. Das ist, glaube ich, auch so sicher wie das Amen in der Kirche, müssen wir auch nicht groß diskutieren. Aber ich glaube, man wird es schon so ein bisschen nach den Regeln machen. Was ich hier von dem Match erwarte, keine Ahnung, interessiert mich tatsächlich auch gar nicht, weil ich einfach nur das Spektakel genießen möchte. Das wird Sports Entertainment, wie WWE es dann gerne an Mann und die Frau bringen möchte, werden. Und das lasse ich gerne auf mich wirken und ich hoffe, dass da möglichst viel lustige Raketen gezündet werden, die mich unterhalten. Wrestlerisch sollte man hier nichts erwarten. Das muss man, glaube ich, tatsächlich so sagen. Aber vielleicht überraschen sie mich ja. Und ich muss jetzt hier Zack unbedingt das Wort geben, weil von ihm habe ich noch gar nichts in Bezug auf Rocky, Comeback und WrestleMania gehört. Bitte schön, hau raus. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass The Rock in all den Wochen, wo er da war, noch nicht einen einzigen Wrestling-Move gezeigt hat? Doch, er hat doch einen Rock Bottom gemacht, wo er gleich gepustet hat. Ja? Ja, gegen Jinder Mahal. Ja. Ach stimmt, da, okay, das war das Einzige. Aber jetzt wo Jinder ihn nach Strich und Faden an die Wand gerät. In dieser ganzen Geschichte mit Cody hat er ihn ein bisschen geprügelt, hat er ihn mit einem Gürtel geschlagen. Ne? Aber auch in diesem Beatdown jetzt bei Raw, er hat nicht einen einzigen Wrestling-Move gezeigt. Noch nicht weder den People's Elbow noch den Rock Bottom. Das hat mich schon überrascht. Hatte man da eventuell Angst, er könnte sich verletzen vor WrestleMania? Man weiß es nicht. Dementsprechend bin ich ein bisschen skeptisch, was das Match angeht. Klar, es ist overbooked as hell. Ich finde das Rocks Kleiderwahl absolut fragwürdig. Aber man merkt halt schon, was es für Unterschiede dann ausmacht, wenn jemand mehr darf als andere Leute. Ne? Also mal abgesehen jetzt vom Blut, von der etwas vulgäreren Ausdrucksweise, es ist eine ganz andere Intensität in diesen Segmenten gewesen als in vielen anderen Segmenten. Das muss man einfach mal schon festhalten. Gleichzeitig kommt mir hier Roman Reigns, um jetzt bei Chris zu bleiben, dass er Rollins seinen World Title nicht ganz ernst nehmen kann. Ich kann Romans World Title hier irgendwie auch nicht mehr ernst nehmen, seitdem The Rock wieder da ist, weil der World Title, der spielt irgendwie gar keine Rolle mehr. Das Finishen von Cody's Story ist in den letzten Wochen, nachdem es ja so heiß wurde und man die ganze Tag-Team-Geschichte gebuckt hat, völlig nebensächlich geworden. Das sehen wir genauso. Also es geht eigentlich überhaupt nicht mehr darum, dass Cody jetzt diesen scheiß Titel gewinnt, sondern eigentlich geht es nur noch um dieses Tag-Team-Match. Vollkommen richtig. Und das Positive ist wirklich hier, es wird mit Sicherheit lustig sein, es ist was für die Nostalgiker, es wird was sein für die aktuelle Generation. Es ist vollkommen offen, finde ich, was den Ausgang angeht, weil es könnte hier ein Turn von The Rock kommen, es muss kein Turn von The Rock kommen. Ich fände es vielleicht sogar ganz interessant, wenn die Bloodline hier gewinnt, und dann, damit der Turn dann im Bloodline-Rules-Match kommt, wo ja dann alles erlaubt ist. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die Frage ist dann hier, wer frisst den Pin? Und wenn Rollins den Pin frisst. Ja klar, Rollins, Logo. Dann hoffe ich einfach mal, dass er dann aber wirklich seinen Titel wenigstens verteidigt. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Rollins 2 Pins an einem Wochenende frisst. Aber gut, vielleicht geht er dann zusammen mit Becky in Pause. Oh, ich hoffe es nicht. Ich will nicht McIntyre zum Champion haben. Chris und ich tatsächlich eher als Rollins mittlerweile. Ja. Also, mir fehlt bei Rollins mittlerweile diese dreckige Lache. Das war eigentlich das, was ihn immer ausgemacht hat. Und er ist mir mittlerweile auch wieder ein bisschen zu aalglatt geworden. Da hat man auch wieder gemerkt, dass die Kantigkeit dieses eher healing Rollins schon wieder abhanden gekommen ist. Aber ich würde es hier doch lieber sehen, er behält den Titel und Gunther nimmt ihn den Titel dann irgendwann ab. In Deutschland. Ich möchte McIntyre jetzt, ich weiß nicht, McIntyre mag so interessant sein wie noch nie, aber es ist trotzdem Drew McIntyre, Entschuldigung. Auch das sagen wir gefühlt jede Woche, ja. Es ist irre, wie sich das wie korreliert, unglaublich. Also, ja, er kann sich die Haare noch so dunkel färben, er bleibt trotzdem genauso blass. Aber kommen wir hier zum Tag-Team-Match. Ich halte es für unterhaltsam, ich halte es für offen, ich halte es für wahrscheinlich auch unfassbar overbooked. Vielleicht nicht so overbooked wie den Main-Event von Tag 2, aber schauen wir mal. Ich glaube, du musstest auch overbooken, um bei Rock einiges zu kaschieren, was sowohl körpertechnisch, alterstechnisch und auch versicherungstechnisch vielleicht gar nicht mehr möglich sein darf, wegen Verletzungsrisiko. Ja. Ja, Chris, wir haben ja auch schon sehr viel gesagt. Gibt es noch irgendwie was Neues, was uns noch eingefallen ist? Es ist faszinierend, dass Zack ja quasi genau das Gleiche sagt wie wir. Ja, wirklich. Nur, dass er Drew nicht so, dass wir Drew etwas besser finden als er. Ja. Du, pass auf, es wurde wirklich viel dazu gesagt. Und ich habe tatsächlich Lust drauf. Ich habe Lust zu sehen, was Rocky macht. Ich finde, es wurde wirklich toll zusammengefasst, was Roman Reigns auch angeht. Ich bin ein großer Fan von ihm. Wir kommen dann später dazu, noch zum Main Event Tag 2. Cody, Seth, jeder weiß, was ich über die beiden halte. Die Tatsache, dass Rocky einen Film dreht demnächst, macht mir ein bisschen Sorgen. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass er sich einfach nur darauf konzentriert, Cody auszupeitschen. Entweder hier oder am Tag 2. Ich erwarte hier fix einen Rev-Bomb auch. Aber ich habe Bock. Ich habe richtig Lust drauf. Seth Rollins ist antiklimatisch, aber was soll's. Er kann das Wrestlerische natürlich gehen mit Roman. Und ich persönlich glaube, man wird hier vielleicht sogar Roman den Pin nehmen lassen durch Cody, um da vielleicht ein bisschen Foreshadowing auf Tag 2 zu geben. Aber das ist so einfach nur meine Sache. Ich habe Bock drauf, ich habe Lust, ich will das sehen. Das wäre geil. Ja, wäre geil. Sagst, weil dann wird Cody nämlich nicht gewinnen und das wollen wir ja. Das ist das, worauf ich hinaus will. Das und Interessante ganz ist ja wirklich, finde ich auch immer noch, wie man es geschafft hat, dass Cody immer noch beliebt ist. Also, klar, wir reden über nichts anderes. Die Rocky-Geschichte, ne, die hat es für ihn jetzt, glaube ich, noch mal so ein bisschen mehr gerettet, weil alles ging ja dann wirklich auch Brock um seine Lesner. Story. Und Brock Lesnar auch. Aber, wer da noch geheult hat und alles, ne? Also, ich kann Rocky da auch schon verstehen. Ja, der schon auch so kommt dann mir halt echt nicht rüber. Den kriegst du nicht kaputt derzeit. Das den kriegst du nicht kaputt. Also, da sind wir genauso perplex wie du. Aber das wird aber, glaube ich, das typische Phänomen sein, sobald er die Story vollendet hat, wird es total langweilig. Ja. Es wird wirklich ganz, ganz schlimm. Also, aber das sagen Chris und ich ja schon seit Monaten und wir können es nicht beweisen, weil er den Titel einfach nicht gewinnt. Also, ja, ich meine, wir kommen noch zum Tag 2, aber um das abzuschließen, das Einzige, was ich zu Rock sagen muss, hat mich mega überrascht. Das war bei Raw eines der großartigsten Segmente der letzten, für mich, 10 Jahre. Ich habe das richtig gefeiert, hat mir so großartig gefallen. Super Intensität, Zack hat recht. Da ist ein Privilege dabei. Er darf dieses Gummiband weiter strecken, bei den anderen platzt es vorher. Und es tut halt gut. Es ist halt bitter und unfair, aber es war sehr, sehr, sehr, sehr wichtig für mich. Und ganz wichtig ist, dass Rock und Roman für mich auch dieses Match irgendwie gewinnen, damit wir Bloodline Rules bekommen, um Overbooking as fuck bekommen. Weil ich brauche kein normales Singles-Match zwischen Roman und Cody. Ich will alles. Ich will die Familie von Roman, ich will die Familie von Cody, ich möchte diesen Gürtel, ich möchte Blut, ich möchte die Usos, ich möchte Solo, Ich möchte Kickouts, ich möchte ein Finisher-Festival. Ich möchte alles. Alles möchte ich, nur um abgelenkt zu werden, dass die Regentschaft von Cody Rhodes auf uns wartet. Natürlich will ich eigentlich was ganz anderes, dazu komme ich noch. Aber das ist es, was ich brauche im Main Event. Unterm Strich, ich freue mich sehr auf dieses Tag Team Match. Und dann kommt Damian Priest und verkackt den Cash-In. Hör auf, ja, hör bloß kann, auf. Das muss da rein. Das muss da rein, damit Priest den Koffer los ist und wir noch einen weiteren Overbooking-Faktor haben. Okay, was soll's. Mach dann ein Triple Threat Match noch draus. Gott im Himmel, ja, weißt du was? Hau das auch noch rein, du hast recht. Alles. Ich will alles. Und dann kommt noch der Undertaker mit Steve Austin. Also da müssen wir wirklich alle registrieren. Und Cena, alles. Rock ist ja sowieso wieder im Roster, der kann auch noch kommen und sich dann der Bloodline anschließen. Gebt uns allen möglichen Schrott. Das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Eigentlich haben wir jetzt quasi schon die Abmoderation, aber wir haben noch Tag 2 vor uns. Wir haben ja gerade schon nebenbei den Main Event von Tag 2 besprochen. Aber da müssen wir uns ja erstmal hinarbeiten. Nachdem wir alle sozusagen jetzt, Popcorn-Wrestling nicht aufgrund des Popcorn-Wrestling, sondern aufgrund der Popcorn-Unterhaltung, also des cineastischen Aspektes, der, das muss man ganz deutlich sagen, nicht in erster Linie, sondern alleine von The Rock hier reinkommt. Julian hat es schon gesagt, wir haben es auch in den letzten Wochen angesprochen, neben The Rock wirkt Roman Reigns wie ein Erstklässler, der statt mit einem Universal Championship-Gürtel mit einer Schultüte durch die Gegend läuft. The Rock beherrscht wirklich alles. Er schnipst mit dem Finger und die Halle macht, was er will. Da kann Roman noch so großartig sein. Es wirkt alles so wie 2015 neben The Rock, obwohl Reigns tatsächlich, das möchte ich auch nochmal betonen, für Chris und mich eine absolute Granate ist. Ja, mittlerweile. Damit kommen wir zu Tag 2 oder Nacht 2, wie ihr wollt. Und ich kann dazu wirklich nichts sagen und hoffe, dass Julian mir vielleicht ein bisschen was sagen kann, weil ich befürchte, nach dem, was du eben gesagt hast, wirst du da auch nicht allzu viel mehr sagen können. Rollins gegen McIntyre. Versuch mal, Julian, ich muss mich erstmal sammeln. Naja, ich hoffe, dass Rollins hier verteidigt, einfach nur, weil ich McIntyre nicht als Champion sehen möchte. In gewisser Weise wäre es ihm natürlich zu gönnen, weil er halt den Titel damals nicht vor Publikum haben durfte. Allerdings, er ist jetzt Heel und dementsprechend passt dieses Momentum dann auch nicht zu dem Charakter, den er gerade verkörpert. Man hat es, finde ich, noch ganz gut gelöst, weil du hast ja einmal das Problem, die beiden haben schon gegeneinander gekämpft im Januar, was glaube ich, ne? Meile, ja. Auf jeden Fall hatte McIntyre schon sein Titelmatch, er hat verloren. McIntyre hatte letztes Jahr ein Titelmatch gegen Günther, hat er verloren. Er hatte letztes Jahr bei WrestleMania das Triple Threat Match, hat er verloren. Gut, er hat dann die Kammer gewonnen, aber auch nicht so richtig, so wie es sein sollte. Von daher, eigentlich braucht er den Sieg, um glaubhaft zu sein, aber man hat es halt ganz gut gelöst, indem man hier CM Punk noch in irgendeiner Art und Weise eingebaut hat. Und ich glaube nicht, dass er als Kommentator da sein wird, um hier am Ende keine Rolle zu spielen. Also als Referee wäre es, finde ich, noch mal ein bisschen interessanter gewesen, aber es hätte wahrscheinlich die Ringfreigabe dann auch nicht hergegeben. Und es ist durchaus ja interessant, weil er gegen beide Personen Animositäten pflegt. Aber ich glaube, gegen Drew McIntyre ja ein paar mehr noch. Bei Rollins, den kann er einfach nur nicht leiden. Und McIntyre, da ist halt auch noch die Verletzungsgeschichte und ein bisschen mehr zumindest erzählt worden jetzt in den Shows. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass Rollins das Ding hier gewinnt und man durch einen Eingriff von CM Punk gegen McIntyre, sodass dann halt McIntyre erstmal völlig durchdreht, sich durchs Roster pflügt, Rollins sich neuen Sachen widmen kann und man dann zum SummerSlam McIntyre gegen Punk bringt, während Rollins dann nach einer Niederlage gegen Günther in eine Pause geht. Match wird solide. Ja, ich finde, du hast da was Interessantes angesprochen, nämlich die Personalie, die ich, bevor ich gleich an Chris weitergebe, auch schon hätte ansprechen wollen. Also anstelle von Drew McIntyre hätte hier ursprünglich CM Punk stehen sollen. Also er hat ja selbst gerade ein interessantes Interview rausgehauen, wo er auch angedeutet hat, dass Rollins gegen Punk vorgesehen war. Es war zwar nicht in Stein gemeißelt, aber relativ fix, nach allem, was man gehört hat. Hat auch sonst interessante Sachen gesagt, ja, so wie kann denn Vince so blöd sein und noch Beweise hinterlassen? Ich dachte, ich lese nicht richtig. Oder nein, ich habe Backstage bei AEW keine Gewalt angewendet, ich habe nur ein bisschen rumgewürgt. Ach so, ja, dann ist alles gut. Und nebenbei haben wir erfahren, dass er eine schlimme Kindheit hatte. Also das Interview, Leute, das sollte man sich nicht entgehen lassen oder naja, vielleicht sollte man sich doch entgehen lassen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich habe einige Stellen erlebt, wo ich dachte, passt schon, guter Punk. Aber gerade die Personalie CM Punk könnte dieses Match sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung ausgehen lassen. Denn du kannst Punk ohne Probleme gegen Rollins stellen. Die haben eine Vorgeschichte, was den Titel angeht. Und du kannst Punk ohne Probleme gegen McIntyre stellen. Denn die haben nun auch eine gerade aktuell laufende Geschichte. Und für mich ist der nächste Titelträger dieses Titels entweder Günther oder Punk. Und falls man bei WWE davon ausgehen sollte, Günther den Titel noch etwas länger tragen zu lassen, den IC-Titel, dann muss Punk diesen Titel gewinnen, sobald er wieder fit ist. Relativ schnell. Was bin ich froh, dass Punk jetzt nicht antreten kann. Ich wünsche ihm keine Verletzung, weiß Gott nicht, aber Gott sei Dank, weil sonst hätte er den Titel gewonnen. Er wird ihn gewinnen. Er muss er ihn hätte ihn gewonnen, ja. Er muss ihn auch gewinnen. Ja. Weil nein, er kommt zurück und verletzt sich im ersten Match vermutlich wieder. So wie bei AEW. Man muss sich das mal vorstellen. Der Kerl ist zweifacher AEW World Champion und hatte nicht eine einzige Titelverteidigung, weil er sich jedes Mal verletzt hat. Das stimmt. Und bei WWE ist es noch weniger schlimm, weil er muss ja nur den Titel halten und sagen, wie alle anderen dumm sind und lustige Interviews geben. Das reicht ja schon, sozusagen. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. Ja, wahrscheinlich gewinnt er den Titel und dann zeigt er allen den Finger und sagt so, ha, ihr wart dumm genug, mich wieder zu nehmen. Guck mal, wo ich jetzt gelandet bin und tschüss. Kannst du auch haben. Also Punk ist im Moment in glänzender Verfassung, was sein Mundwerk angeht. Also habe ich eben schon gesagt. Ja, Chris, ich weiß nicht, auch das ist so ein Match, das haben wir, glaube ich, schon zigmal im Vorfeld besprochen, oder? Ja, stimmt. Also ich bin erledigt und durch mit Rollins. Also so sehr natürlich auch McIntyre, ich gebe da sehr recht, das ist Drew McIntyre. Aber seine Aktie ist bei mir richtig gut gestiegen. Sein Gimmick ist logisch, nachvollziehbar. Er hat eine Intensität, die sehr frisch und neu ist, die ich ihm abkaufe. Er verarscht CM Punk irgendwie jede Woche bei Monday Night Raw. Jetzt gab es ein ganz gutes Segment, wo er quasi die Titelregentschaft von Rollins mit einem Sarg beerdigen möchte, beziehungsweise darstellt. Weißt du was? Ich wünsche es ihm. Er hat diesen Titel gewonnen in der Corona-Pandemie. Niemand war da. Soll er es vor Zuschauern gewinnen? Es ist der beste McIntyre, den man haben kann. Leider, natürlich, reicht es auch für mich nicht, aber Rollins soll in eine Pause, nur ich weiß nicht, ob die ihm wirklich großartig helfen wird. McIntyre soll World Heavyweight Champion werden. Vielleicht gönnt sich Priest einen Cash-In hier, weiß ich nicht. Relativ egal, aber genauso wie es Andy gesagt hat, Gunther oder CM Punk werden die nächsten Champions sein. Ich denke sogar auch CM Punk, weil man die Fehde mit McIntyre viel zu sehr angefeuert hat. Also ich denke mal, das wird das Titelmatch beim SummerSlam und Punk wird das gewinnen. Also natürlich, der Mann redet sehr viel und ich bin Fan gewesen, bin es irgendwie noch immer, aber er redet zu viel. Das Interview war schwierig, natürlich für uns alle interessant, weil er einfach labert und das Medientraining wahrscheinlich geschwänzt hat, aber er polarisiert. Es ist unfassbar und bei einem hat er recht. Wir alle haben eine Meinung zu ihm, wir alle schauen dieses Interview und wir alle wollen sehen, was er macht, weil es unberechenbar ist. Und dieser Titel braucht genau das. Ob er sich jetzt verletzt oder nicht, weiß ich nicht. Ich wünsche es ihm nicht. Aber es würde die Unberechenbarkeit diesem Titel richtig gut tun. Und ich brauche das. Denn die Titelregentschaft von Drew wird ähnlich wie von Cody Rhodes. Etwas, was ich nicht sehen möchte. Das Match. Andy, ich weiß nicht, war das Saudi-Arabien das letzte Mal, wo die beiden angetreten sind. Ja, und ziemlich stark war es. Ja. Und das war ganz gut. Wenn sie das duplizieren könnten, habe ich kein Problem damit. Aber ja, weiß nicht. Also, dass Rollins da auch beim Tag 1 das Tag Team Match hat, mal sehen. Gib ihnen 15 Minuten, ich hätte lieber weniger, aber gib ihnen 15 Minuten und das gleiche Match wie in Saudi-Arabien, dann ist okay. Und vielleicht ist der CM Punk-Faktor hier ganz wichtig. Ähnlich wie Zack, Special Guest Referee, hätte das richtig cool gemacht, glaube ich, weil du eben super Stories spinnen kannst, weil er kann nicht biased sein. Rollins hasst ihn, McIntyre hasst ihn, er hasst beide. Das hätte Sinn gemacht, das hätte mir gefallen. Er ist am Kommentatorenpult, okay, wird auch irgendwie eine Rolle spielen. Aber weißt du was, McIntyre, ich wünsche es dir, hol dir den Titel. Und dann, glaube ich, haben wir auch diese Karriere abgespielt beziehungsweise zu Ende gespielt. Sehr schön. Wir haben beim Mädels-Match eigentlich bei Tag 1 in Bezug auf Damage Control alles schon gesagt. Deswegen würde ich mich hier in Bezug auf die Vorgeschichte ein bisschen zurückhalten. Man kann sie auch in einem Satz erzählen. Bayley hat den Rumble gewonnen, wurde von Damage Control rausgeschmissen und hat deswegen Io Sky jetzt erwählt als Gegnerin für WrestleMania. Lassen Sie uns mal alles, was bei Damage Control, das wenige, was da gut lief und das viele, was da nicht gut lief im Storytelling, außen vor. Dann haben wir hier Bayley gegen Io Sky und man muss das, glaube ich, emotional hinkriegen, einfach nur dieses Match zu sehen. Und dann sehe ich hier ein 4-Sterne-Plus-Match, safe 4-Sterne-Plus, weil Bayley und Io, das funktioniert. Bayley ist seit Monaten in überragender Form, gibt alles. Io Sky fällt manchmal so ein bisschen runter durch ihre Inszenierung, ist aber auch in großartiger Verfassung, was sie eigentlich gefühlt immer ist. Das kann der Showstealer sein, auch wenn mir ganz flau wird, wenn ich dann Bayley wieder als Champion sehe, Chris. Also wenn wir ganz viel Pech haben, kommen die Bayley-Buddies nach dem Titel. Nee, ohne Scheiß. I predict it. Ja, also it's not. Doch, die Wette läuft. Es ist kein Spoiler. Also da müsste ich ja irgendwie schon jetzt überzeugt sein. Aber alte Taube, wenn Bayley hier Io Sky entthront und wir unseren super Feelgood-Moment haben und dann die Bayley-Buddies aufsteigen, dann wird der vorsorglich neben die Couch gesetzte Eimer aber ganz schnell voll sein bei mir und uns wird ein fürchterlicher Bayley-Babyface-Run erwarten. Lass uns das alles außen vor. Gucken wir uns nur das Match an. Und ich sage, das könnte für mich vielleicht wrestlerisch der Showstealer werden. Julian! Andi! Also ich habe ja vorhin schon so ein paar Eindrücke dazu geäußert. Also das Match wird, denke ich, auch gut sein. Ich finde das grundsätzlich, also klar, ich habe es ja auch gesagt, diese Dreier-Truppe, die war irgendwie herzerwärmend, auch wenn sie Heels waren. Man hat denen einfach abgekauft, dass die sich füreinander gefreut haben und dass die zueinander gehalten haben. Und dementsprechend hätte man das Ganze ein bisschen anders aufgezogen, dann hättest du hier wirklich auch eine ganz andere Dynamik drin. Aber nach dem Turn, nach der Erwählung von Io, es ist ja irgendwie überhaupt nichts mehr passiert. Es gab hier und da mal einen Beatdown, aber es gab halt keine große Promo, was natürlich wahrscheinlich auch an Io liegt. Die Geschichte mit Dakota, die hat man relativ schnell dann zwischen Io und Bayley abgefrühstückt. Oder beziehungsweise gar nicht richtig auserzählt. Und ich bin auch wirklich dann mal gespannt. Also Bayley ist ja jetzt, also vom Laufe ihrer Karriere her macht der Turn, finde ich, durchaus auch Sinn. Also sie hatte jetzt einen starken, leicht verbitterten Heel-Run und wurde dann halt von ihren besten Freundinnen betrogen und deswegen ist sie jetzt nicht gleich Face. Das sieht man ja auch durchaus noch an gewissem anderen Verhalten. Die anderen sind ja nicht unbedingt jetzt ihre besten Freundinnen, das macht man ganz gut noch, sondern es ist einfach nur traurig zu sehen, dass man von seinen besten Freunden betrogen wird. Aber es fehlt halt irgendwie was. Die Intensität ist nicht drin. Der Hass, den Bayley eigentlich verspüren müsste auf Io. Ja, den spürt man nicht. Nee, genau, das ist es. Und deswegen fällt es mir dann auch ein bisschen schwer, hier, ich sag mal, Emotionen in das Match zu investieren. Und ich bin mir halt auch, also, um die Story abzuschließen, muss Bayley jetzt das Ding gewinnen. Ich glaube, auch soweit wird es kommen. Und dann bin ich mal gespannt, was man da charakterlich dann mit ihr macht. Ich glaube nicht, dass da wieder die komischen Flugdinger da kommen und Bayley jetzt wieder das aalglatte Face wird. Aber na, schauen wir mal. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, jetzt trotzdem immer noch viel zu erzählen, den Charakter halt auch sehr interessant zu gestalten. Man muss es nicht aalglatt machen. Deswegen bin ich da mal gespannt, eher was nach WrestleMania kommt, als auf dieses Match jetzt, weil das Match wird okay, aber die Art und Weise, wie man es aufgebaut hat, die war halt, obwohl es Sinn gemacht hat, nicht so optimal. Also man sieht, so ganz glücklich bin ich damit nicht. Nee, also Big-Time-Feeling ist da tatsächlich auch aufbautechnisch nicht. Das fehlt, bin ich auch vollkommen bei euch. Aber das ging halt, um noch kurz das einzuwerfen, das zieht sich über diesen gesamten Run von Io Sky. Ja. Man muss sagen, natürlich, sie stand im Schatten von Bayley so ein bisschen. Aber man hat das Ganze ja eigentlich damals so gut aufgebaut. Diese ganze Performance im Money in the Bank Match. Da gab es ja schon die ersten Spannungen. Dann die Geschichte mit den Handschellen und allem drum und dran. Man hat sich dann zusammengerauft. Bayley hat sich für sie gefreut. Aber in all diesen Monaten gab es für Io nicht eine einzige relevante Titelverteidigung. Stimmt. Das waren alles nur irgendwelche random Titelverteidigungen gegen Mia Yim oder selbst wenn es dann gegen Bianca Belair war, war es aber halt zu viel Eingriff und zu wenig Moment, wo man wirklich geglaubt hätte, dass Io das Ding hier glaubhaft gewinnen kann. In diesem ganzen Run ist mir nicht einmal der Gedanke gekommen, in einem großen Match, wo Io stand, ja hier, da geht sie als Favorit rein, das Match könnte sie wirklich gewinnen. Das ist realistisch, dass sie das alleine schafft und alleine gewinnt. Von daher bin ich bei dir. Kein guter Run, um sie aufs nächste Level zu hieven. Nee, kein guter Run. Ja. Das Einzige, was ich da noch kurz ergänzen würde, obwohl das Big-Time-Feeling mir fehlt, glaube ich nicht zwingend, und Bayley verkauft es, finde ich, auch sehr gut, dass man hier den von euch angesprochenen Hass unbedingt haben muss. Weil ich glaube, Bayley wird so ein bisschen als gebrochen dargestellt, die immer noch traurig ist und damit nicht dealen kann, dass sie von ihren geliebten Freundinnen da rausgeschmissen wurde und sie wird auch im Match mit sich ringen. Das haben wir im Vorfeld auch gesehen, wo Io und Bayley sich so gegenüberstanden und ich glaube, Bayley hatte den Kendo-Stick und Io hatte den Gürtel und da standen sie sich so und wollten aufeinander einhauen und haben dann irgendwie traurig, also es war auch ein großartiger Blick von beiden wieder, geschaut, dass man es auf diese Ebene vielleicht bringt und so muss das Match, glaube ich, auch versucht werden, aufgezogen zu werden, damit es funktioniert. Kann auch funktionieren. Ändert und ich werde auch investiert sein, weil ich einfach nostalgische Gefühle entwickeln werde und eh beide großartig finde. Aber das ändert nichts daran und da bin ich vollkommen bei euch, dass hier im Vorfeld sehr, sehr viel bis fast alles auch nicht richtig gemacht wurde aus unserer Sicht. Chris, wir reden darüber auch gefühlt jedes Mal in der Woche, ne? Ja, Io Sky ist, In-Ring-Potenzial ist fantastisch. Eine der besten Wrestlerinnen wahrscheinlich der Welt, aber man hat es nicht gezeigt. Mia Yim und irgendwie, ich glaube, ein Triple Threat Match war dabei, mehr nicht. Und das ist sehr, sehr enttäuschend. Mir persönlich fehlt hier tatsächlich die Intensität, aber ich kann auch nachvollziehen, was du jetzt gesagt hast, Andy. Bayley wird eigentlich logisch dargestellt, das ist auch okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe einfach nur nicht, dass es zu folgender Situation kommt. Io Sky kommt rein. Und dann hören wir diese alte Musik von Bayley, dieses, weiß nicht, ich möchte es nicht vortragen, aber ich glaube, jeder weiß, wie die alte Chris, Themes. Mach es, weißt du was, wenn die Bayley Buddies kommen, singe ich diesen Theme-Song von Bayley bei der Review. So sehr glaube ich, dass sie nicht kommen, gut, beziehungsweise hoffe, dass sie nicht kommen. Wenn sie kommen, habe ich ein Thema. Ja. Aber ist das nicht Match-Qualität, ist das doch ein Instrumental oder nicht? Da wird doch gar nicht gesungen, oder? Na, oh ja. Da musst du eben trällern. Das ist das Ganze. Dann trälle ich. Aber es gibt auch einen Text, leider. Ach so, ja, dann viel Spaß. Deswegen könnt ihr euch alle freuen, beziehungsweise nicht aufdrehen, diesen Podcast. Match-Qualität erwarte ich schon ganz ordentlich. Nicht so wie Rhea und Becky, aber ich glaube, die können da schon was liefern. Und ja, ich glaube, Zack hat es gesagt, die Zukunft wird interessant, weil ja, man einfach schauen will, was Triple H draus macht. Also es ist natürlich noch immer ein blutendes Herz. Kann er die Blutung stoppen? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, er würde mir das Genick brechen mit Bayley Buddies und dem alten Theme-Song von Bayley, weil das wäre hart. Und ich bin gespannt, ob er mich wie einen alten Hund erschießt. Oha, das musst du erst mal sacken lassen. hoffen wir das Beste, dass das nicht passiert. Bin mal gespannt, was rauskommt. Oh nee, da gehe ich gleich an Julian ab, weil ich kann mit, also alles an dieser Paarung nervt mich. Am liebsten würde ich sie fast mit, ich mache das jetzt mal. Ich kombiniere jetzt zwei Paarungen auf einmal. Ach so, Achso, ich war gerade bei einem anderen Match. Achso, okay. Ich kombiniere jetzt zwei Paarungen miteinander aus dem Grund, weil ich die Ansetzung eigentlich nicht nachvollziehen kann. Aber vielleicht kann Julian uns das gleich erklären. Also LA Knight gegen AJ Styles, stinknormales Singles-Match auf der einen Seite und Logan Paul gegen Randy Orton gegen Kevin Owens, Triple Threat-Match um die United States Championship. Chris und ich haben lange Zeit gesagt, meine Fresse, stell LA Knight gegen Logan Paul. Knight is over as fuck. Gib ihm doch einfach mal diesen blöden US-Titel. Logan Paul braucht ihn nicht, dass er ihn hat. Ich habe mir so ein bisschen mehr Impact davon versprochen, auch wenn er ihn brav in den sozialen Medien präsentiert und auf Großereignissen, alles gut. Aber gib LA Knight nicht nur sein Mania-Match, gib ihm ein Titelmatch und gib ihm den Titel. Die Fans wollen es, er ist over, man hat sich's hart erarbeitet, es geht sich aus. Pack AJ Styles gegen Randy Orton gegen Kevin Owens. Ich weiß nicht, Chris, ob es sogar mal zu einer Zeit vor einigen Wochen die Situation gab, wo wir genau das gesagt hatten, wo wir sagten, Mensch, pack die doch irgendwie auf die Card, gib denen ein Singles-Match, gib ihnen ein Triple-Threat-Match, juckt doch sowieso kein. Hau doch alle fünf einfach zusammen und mach da irgendwie ein Ladder-Match draus. Ja, genau, die Fatal Five stinkt normal, irgendwie so. Aber LA Knight gegen AJ Styles, das wirkt so abgeranzt, abgespeist. Klar, Styles ist ein super Worker, aber Knight, der hätte auch mit Logan Paul das schon irgendwie hingekriegt. Oder eben Fatal Five, jetzt wo du sagst, Alter, das wäre ein Showstealer-Match potenziell. Auf jeden Fall. Das hat sich ja auch vor allen Dingen eigentlich angedeutet gehabt. Ne? Du hattest LA Knight gegen Styles, klar, schon länger ein bisschen, aber du hattest die ja auch in dem World-Title-Match mit Randy Orton zusammen. Dann Logan Paul und Kevin Owens, die hatten ja auch mit LA Knight irgendwie zu tun. Und AJ waren ja auch in The Chamber alle. Ja, deswegen, also wenn ein Singles-Match für Knight, dann hätte ich auch gegen Logan Paul gesagt. Hier finde ich beide Matches ein bisschen unglücklich. Also Styles kommt mir jetzt in dieser klaren Heel-Rolle wieder ein bisschen zu, ich weiß nicht, bitchig rüber, weinerlich. Weiß ich nicht, gefällt mir nicht. LA Knight hat sein Momentum schon zum großen Teil verloren. Da wäre jetzt eigentlich der Titelgewinn noch das Beste gewesen. Und dieses andere Triple Threat Match, also dieses Triple Threat um den United States Title, juckt mich halt auch nicht, weil aktuell du Logan Paul ist klar der Heel, aber du hast halt überhaupt keine Spannung bisher zwischen Owens und Orton gehabt. Du hast ja, die sind befreundet eigentlich. Ja, und Orton macht keine Freunde. Und Kevin Owens eigentlich außer Sami Zayn auch nicht großartig. Von daher. Und Corbin. Ja, gut, okay. Orton wirkt halt völlig fehl am Platz. Also ich weiß nicht, was man geplant hatte eigentlich für ihn. Also ich dachte ja erst gegen Roman Reigns irgendwie, wann mal. Ne? Dann hat man ja das Four-Way-Match gemacht, wahrscheinlich um ihn nicht pinnen zu müssen, damit man das vielleicht nochmal irgendwann aufgreifen kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei seiner Rückkehr wirklich gedacht hätte, wir bucken den einfach so random in so ein Midcard Multi-Man-Match bei Mania. Also dafür darüber habe ich auch nachgedacht. Auch zu over eigentlich. Er ist auch zu groß für die beiden. Ja. Und für den Titel. Eben. Auf, da, das definitiv. Wir sollten das Match gewinnen, ohne Scheiß. Also Logan Paul wird das Ding gewinnen. Ja, ne? Der wird verteidigen. Er muss verteidigen. Weil der Orton und Owens irgendwie in die Haare kriegen und. Ja, und die gehen dann in eine Fehde bei Backlash und so weiter. Irgendwie so. Und dann packst du Knight gegen Logan Paul bei Raw After Mania. Das wäre doch mal ein Upset. Das hätte was. Ja, ja, also ich denke mal, Knight wird gewinnen gegen Styles. Und dann wird er hoffentlich wieder auf den US-Title gehen, weil du hast ja die Fehde auch schon angedeutet. Eben. Vor Monaten. Aber wenn du es so buchst, wäre es sogar ziemlich rund, ehrlich gesagt. Das, ja, das aber was, ne? Dieses Triple-Threat-Match um den US-Title, das ja, das nervt, ja. Das aber Andi, du hast es gesagt, gib Knight doch diesen, belohn ihn doch für diese gute Arbeit, unabhängig, was wir von ihm halten. Gib ihm diesen Moment und die Fans würden übelst steil gehen. Ja, du suchst ja diese dämlichen, ja okay, aber du suchst ja diese dämlichen WrestleMania-Momente und ich glaube, das wäre so einer mit LA Knight, der diesen Titel gewinnt nach diesem großartigen Jahr, das er hinter sich hatte, wo die Fans auch mitmachen. Also, aber Raw After Mania, du musst es vor allen Dingen so sehen. Sollte Roman Reigns hier verteidigen, hast du kein Match mit einem WrestleMania-Moment. Bestimmt. Weil bei Bailey, ja, aber ich glaube nicht, dass das so groß sein wird. Nein, nein, nein. Dafür nee, ist sie recht. Einfach auch nicht over genug im Moment. Es fehlt der eine Moment, ihr habt vollkommen recht. Ja, ja, das wäre dann tatsächlich so. Becky hat das 2019 gehabt, die brauchst du nicht nochmal bei Tag 1. Das ist dann so, das stimmt. Da wäre dann nichts. Sami Zayn wäre auch nichts, wenn er den Titel gewinnen würde. Nee, nee. Stimmt. Nein, es wird eine großartige Reaktion, wird es geben, aber es wäre halt nicht dieses, ich habe einen neuen Star kreiert und eigentlich muss es ja irgendwann mal einmal im Jahr so sein. Ja, das ist wieder ein Argument für Cody dann letzten Endes, ne? Aber da reden wir gleich. Naja, drüber. Cody wird jetzt hier verlieren, er wird dann den Royal Rumble zum dritten Mal gewinnen und dann nächstes Jahr alle guten Dinge sind drei. Wird dann Rocky gegen Roman Reigns antreten. Oh Mann, oh Mann. Also noch ein Jahr Roman Reigns gegen Cody Rhodes, wäre doch schön, oder? Also ich, falls ich Chris mal live sehen sollte und Roman verteidigt, werde ich Chris ein Kastenbier seiner Wahl ausgeben. Das kann er sich aussuchen, was er da haben möchte. Das ist Wieselburger. Mir, bitte was? Wieselburger. Das soll es dann sein. Ja, also das ist mir das wirklich wert, wenn Roman nochmal gewinnt. Allein ich sehe es nicht. Aber darüber reden wir gleich, nachdem wir eine unglaublich großartige Paarung besprechen werden. The Pride gegen The Final Testament. Eine absolute Frechheit, dass dieses Match auf die Mania kam. Wahnsinn. Immerhin Street Fight. Ja, und das macht es dann noch fürchterlicher, dass man irgendwie diesem Match eine Daseinsberechtigung gibt. Wenn einem nichts mehr einfällt, macht man Street Fight, ein Philadelphia Street Fight. Also da wird es um brüderliche Liebe gehen, offensichtlich. Street Fights sind so eine Sache. Man versucht dann irgendwie so einen Stiffness-Faktor reinzubringen, wo, wohlgemerkt 2024, wo solche Matches meistens nicht so wirklich der Feger sind. Kein Team hat auf der WrestleMania-Bühne irgendwas verloren. Chris und ich fordern seit Wochen die Auflösung der Stables, mehr oder weniger. Und nun kommt Karrion Kross quasi zu seinem WrestleMania-Debüt. Ich glaube, die Authors of Pain waren schon mal bei WrestleMania. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, bitte, Zack, erleuchte uns. Chris und ich haben schon längst sämtliche Lichtblitze vermissen lassen bei dieser Ansetzung. Lichtblitze kommen hier gleich bei mir runter, weil hier ist gerade kurz Gewitter. Vor Weltuntergang. Aber Scarlett wird da sein. Das ist gut. Das war's. Das ist das Positivste. Also grundsätzlich, ne? Wie gesagt, ich hätte ja die Authors of Pain und ich hätte hier die Street Profits in dieses Tag Team Title Match irgendwie reingemacht und hätte Bobby Lashley in der Pre-Show Karrion Kross irgendwie abfrühstücken lassen. Ja, perfekt zusammengefasst. Ich weiß nicht, wie man es wirklich schaffen konnte, aus Bobby Lashley, dem eigentlich einen der größten Stars des Rosters, so eine random Figur zu machen. Also ganz ehrlich, klar, er ist nicht mehr der Jüngste. Er hat vielleicht jetzt auch seine Prime nach dem World Title Runs hier gegen Lesnar etc. jetzt hinter sich. Aber er hatte letztes Jahr schon seinen WrestleMania-Moment nicht. Nachdem er ja eigentlich kurz davor noch eine richtig große Nummer war, das Match mit Bray Wyatt ja haben sollte dann eigentlich. Dann kam da nichts und da nichts und da nichts. Dann ging er nach SmackDown und du dachtest, so, jetzt kommt noch mal ein richtiger Durchstarter. Er ist dann eins der Highlights von SmackDown. Und so wie man Lashley präsentiert oder wie er sich präsentiert, ich bin nicht der größte Fan von ihm, aber strahlt einfach eine gewisse Star-Power aus. Es mag der Entrance sein, die Art und Weise, wie er sich dann auch bewegt und auch die Dominanz, die er eigentlich im Ring immer zeigt. Aber was da jetzt das letzte halbe Jahr passiert ist und was mit Karrion Kross passiert ist. Du fasst das super zusammen, was wir beide gesagt haben in den letzten Wochen. Also, ich habe absolut keine Ahnung, wo das hinführen soll. Also, WWE auch nicht. Nein, also Julian, erinnerst du dich an das letzte Comeback von Karrion Kross, da wo er debütiert ist unter Triple H quasi, ja. Die erste Ära? Das war doch fantastisch und dann ging alles den Bach runter. Aber ich weiß auch nicht, wann er schon mal ein Match gewonnen hat. Boah, das ist lang her. Fällt mir jetzt auch nichts ein, müsste man gucken. Und selbst die Fehde gegen Styles, die war ja schon grottenschlecht. Ja. Also, man müsste jetzt halt irgendwann mal erkennen, dieses Gimmick, was er verkörpert, mit diesem Time-Dingens da Bums, das funktioniert einfach nicht. Versucht nochmal was anderes. Ich weiß nicht, bei NXT hat es funktioniert, da war ein bisschen anders. Vielleicht sollte man eher wieder ein bisschen back to the roots, ihn vielleicht auch nochmal nach NXT schicken als neuen Contender irgendwie für Dragunov oder so. Das finde ich vielleicht. Oder ihn einfach mal gewinnen lassen und ein bisschen stark darstellen. Ja, aber ich glaube, das wird dann auch nicht mehr viel. Nee, das ist jetzt zu spät, ja. Das ist jetzt zu spät. Und Akam und Razor, also die beiden haben ja auch unfassbar Potenzial eigentlich so in großen Tag-Team-Matches, wo dann auch richtig ordentlich draufgeholzt wird. Bei NXT waren die fantastisch. Ja, also viel verschenktes Potenzial. The Pride finde ich eigentlich von der Zusammenstellung auch mit BFAP und so ist eigentlich ein ganz cooles Stable, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan der Street Profits bin. Ich finde die immer ein bisschen nervig. Aber boah, das Match, komm, Pre-Show und weg damit. Also wir sind da bei dir, Julian. Du hast es genau so gesagt, sagte Chris eben auch schon, wie wir es seit Wochen sagen. Nur, dass Chris und ich Bobby Lashley eigentlich schon seit ein, zwei, drei Jahren in unser Herz so ein bisschen geschlossen haben, seit er seine US-Titelregentschaft sozusagen. Und die Street Profits mit Bobby Lashley zusammen, und das Debüt hat uns auch ganz gut gefallen. Das ist ein Stable, das Potenzial hat. Aber Chris, wir haben es ja schon tausendmal gesagt, runtergewirtschaftet wie nix. Ja. Das kriegst du doch kaum noch gerettet, der arme Bobby. Ja, es ist halt irgendwie, warum kümmerst du dich nicht um diese Tag-Teams, frage ich mich. Also, ihr habt es beide super zusammengefasst. Also, die Zusammenstellungen sind ja nicht mal so bad. Yep. Akam und Razor mit Seth Rollins damals, das hat mir auch gut gefallen. Die beiden können was. Scarlett und Karrion Kross, das hat bei NXT fantastisch funktioniert. Und Bobby Lashley mit den Street Profits, als ich das zum ersten Mal auch gelesen habe in den Gerüchten, war ich so, ja, verdammt, das ist eine super Idee. Und dann daraus was, dass man das Ergebnis hier bekommt. Aber das hatte man sofort eigentlich mit dem Debüt schon verbockt, weil die ja, glaube ich, schon zwei Wochen später verloren hatten. Genau. Und eben. Dann waren sie halt Heels, dann waren sie Faces, aber irgendwie, die haben alles und jeden angegriffen, aber dann immer aufs Maul gekriegt. Ja. Und das passt und das halt überhaupt nicht zu irgendwas, was Bobby Lashley verkörpert. Eben. Und er Bobby hat Lashley ja dann, ist Dominanz. Er hat ja dann irgendwie auch so Dawkins und Ford irgendwie so niedergemacht und so wie kleine Hunde behandelt. Also unglaublich schade. Und das kriegst du noch nicht mehr gerettet. Also das wäre eine der größten Überraschungen der Triple H-Ära, wenn er das hier noch mal hinbekommt. Ja, du hast es zusammengefasst. Bobby Lashley, dass man daraus nicht mehr macht, ist brutal. Also für mich ein Mann noch, trotz Alter, man, der sieht super fit aus, hat mich in seinem zweiten WWE-Run überzeugt, bis auf diese Lana-Geschichte. Aber dass er sich daraus gerettet hat, zeigt doch, was für ein Talent dahinter steckt. Die Street Profits sowieso. Und ich habe so oft gefordert, zumindest Ford, Heel-Turn, Singles-Run hat man mir nicht gegeben, aber zumindest ein Heel-Turn der beiden hat man total in den Sand gesetzt. Und Final Testament, ja. Eigentlich auch Paul Ellering hat ja mit Akam und Razor gut funktioniert, aber hier hat man zumindest von Tag 1, wie ihr schon beide gesagt habt, alles falsch gemacht und man versucht es zu kaschieren mit einem Cheap Pop, Philadelphia Street Fight. Guter Versuch, WWE, aber hau das, wie Zack es gedacht hat, Lashley gegen Cross, Pre-Show, dass die Fans was zu sehen haben, werden sie da die Tickets abgeknapst bekommen und Offers of Pain und Montez Ford, Angelo Dawkins ins Leitermatch statt, keine Ahnung, Awesome Truth und Fury und Waller eigentlich, ja. Aber hat man uns nicht gegeben. Ich kann hier nicht mal Popcorn-Wrestling erwarten. Ich erwarte nichts. Und mir tun die eigentlich leid. Also das ist undankbar, aber die werden sich freuen. Paycheck, Mania, das ist das Positivste an diesem Match tatsächlich. Ja, da wollen wir uns auch gar nicht damit weiter aufhalten. Wir haben eh schon sehr, sehr viel über dieses Match gesprochen. Hatte ich gar nicht vor, aber man kann über alles wirklich reden, wenn man in die Details geht und potenziell versucht auszuschöpfen. Und damit kommen wir zum Main Event. Es ist das gleiche Match, das wir im letzten Jahr auch schon hatten. Entschuldigung, musste mich kurz räuspern. Cody Rhodes gegen Roman Reigns. Cody hat wieder den Rumble gewonnen. Er möchte seine Story finishen. Alleine niemanden interessiert. Denn The Rock ist, wie gesagt, wieder da. Das Tag-Team-Match bei Tag 1, wie Julian ja auch richtig sagte, wir haben es im Wochenrückblick auch diverse Male angesprochen, überstrahlt dieses Main-Event-Match von Tag 2 deutlich, allein durch die Präsenz von The Rock. Und ich hatte es in der letzten Woche oder vorletzten Woche auch gesagt, nach dem Beatdown-Segment bei Raw ist alles angerichtet für den Main-Event bei WrestleMania, Cody Rhodes gegen The Rock. Alleine Cody Rhodes muss gegen Roman Reigns antreten, der derzeit so ein bisschen wirkt wie das Schoßhündchen von The Rock, auch wenn WWE alles dran setzt, die beiden auf Augenhöhe zu inszenieren und Reigns auch keinesfalls schlecht performt, aber gegen Dwayne Johnson oder mit Dwayne Johnson mitzuhalten, ist nicht so einfach. Wir werden wohl davon ausgehen, dass egal wie das Tag-Team-Match bei Tag 1 ausgeht, wir hier eine Beteiligung von The Rock bekommen werden. Welcher Art und Weise wird abzuwarten sein? Es kann sein, dass er dafür sorgt, dass Cody Rhodes seine Story wieder nicht finisht, sodass man quasi alles auf die nächste Mania ausrichten wird. Es kann sein, dass er gegen Roman Reigns turnt und Cody zum Sieg verhilft. Wie man es dreht und wendet, ich bin gespannt, wie man es macht, denn ich bin mir relativ sicher, dass bei der WrestleMania im nächsten Jahr der Main Event Roman Reigns gegen The Rock lauten wird, weil Rocky dieses Match einfach haben will. Das heißt, Cody ist hier ein Fremdkörper. Entweder man gibt Cody aus Gnade den Titel und muss dann irgendwie dafür sorgen, dass er vor WrestleMania wieder wechselt. Klingt faul. Oder man stellt Cody wieder aufs Abstellgleis, nur dann für 2 Jahre, weil Roman nächstes Jahr dann gegen Cody ran soll. Und dann wird es auch für nächstes Jahr gegen Roman ran soll. Dann wird es für Cody auch schwierig. Also ich bin, um es positiv zu sagen, gespannt, was passiert, weil mir scheint hier wirklich alles offen. Mein Gefühl sagt, Cody wird das Match gewinnen. Er wird hier den WrestleMania-Moment bekommen. Er wird sich gegen alles durchsetzen. Gegen Roman, gegen Rocky, gegen Solo, gegen Jimmy. Vielleicht auch gegen Jay, wenn er sich wieder anschließt. Mal sehen. Vielleicht gegen Brock Lesnar. Vielleicht gegen Undertaker. Vielleicht gegen Steve Austin. Mal gucken, wer da alles... vielleicht auch gegen Hulk Hogan. Der ist ja auch angedroht für WrestleMania irgendwie. Also soll er das von mir aus machen, damit wir endlich sehen können, wie Cody sich mit dem Titel präsentiert. Vielleicht aber... Und das ist meine Hoffnung, gewinnt Roman am Ende tatsächlich wieder. Also so oder so, ich bin gespannt auf alles, wie es weitergeht, nur nicht auf das Match und hoffe deswegen ein Overbooking as hell, wie Julian schon sagte. Und da ich mit Chris dieses Match gefühlt seit 5 Wochen analysiere, bin ich gespannt auf frischen Input von Julian. Ja, ich habe ein paar interessante Ansätze noch. Zum einen, Cody Rhodes hat ja neulich seinen Vertrag wieder um mehrere Jahre verlängert. Jetzt kann man das Ganze so deuten. Er hat verlängert und sich da beispielsweise jetzt diesen Titelgewinn zusichern lassen und hat deswegen verlängert. Andere böse Zungen würden jetzt behaupten, vielleicht hat er verlängert, weil er weiß, er muss noch mindestens 2-3 Jahre warten, um sich die Story finishen zu lassen. Das wäre was. Also vom Gefühl her, würde ich auch sagen, Cody gewinnt das Ding hier von der Geschichte, wie man das Ganze jetzt in den letzten Wochen, seitdem man ja eigentlich angedeutet hatte, dass Cody vom Match zurücktritt, was ich ja schon überhaupt nicht verstanden habe, bis dahin, dass er dann doch das Titelmatch einfordert und dann halt entsprechend The Rock geturnt ist. Man muss ja aber auch noch immer irgendwie im Hinterkopf behalten, wie schreibt man The Rock wieder aus den Shows raus nach WrestleMania? Weil da stehen ja wieder ein paar Drehs an, der wird ja jetzt nicht das ganze Jahr da bleiben. Von daher, ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Interessanter Ansatz aber, so Roman Reigns turnt gegen The Rock, weil er ist der Head of the Table, hat genug davon, dass ihm das Spotlight gestohlen wird. Interessant. Fertigt The Rock ab, und wird deswegen dann von Cody Rhodes aus Unachtsamkeit besiegt. Man hat ja sowas auch angedeutet. Ja, kannst machen. Weil Roman hat ja auch das Acknowledgement eingefordert von The Rock. Ja, und The Rock hat ja dann auch irgendwie die Handgeste ein paar Mal falsch gemacht. Genau, ja. Ziemlich bewusst und hier und da. Ja. Und man könnte das mit Paul Heyman als Mastermind natürlich so stricken, dass es Roman Reigns die ganze Zeit bewusst war, weil Paul Heyman ihm das ins Ohr geflüstert hat und hier und da, und dass er dann gegen The Rock turnt, bevor er gegen ihn turnen kann, und dass Cody Rhodes dann das entsprechend ausnutzt und so man dann auch, wie Andy es sagte, ein Match zwischen Roman Reigns und The Rock ohne Titel für nächstes Jahr aufbauen kann, während Cody Rhodes dann Ja, das Match braucht keinen Titel. Stimmt. Das wäre überragendes Booking, weil, wie Chris sagt, das Match braucht keinen Titel. Du kriegst, da hast du quasi beides. Du hast Cody endlich seine blöde Story finishen lassen. Wir kriegen endlich den Cody-Run, damit wir endlich sehen können, wie er sich macht. Und du kriegst Reigns gegen Rocky bei Mania, unter uns eh der Main Event. Dann kannst du Cody gleich Tag 1 Headline lassen, gegen wen auch immer. Ne? Das wär sogar die beste Booking-Lösung meines Erachtens, ja. Du kannst Rocky ja dann mit einer Storyline-Verletzung irgendwie, die er erlitten hat, durch irgendwas anderes dann rausschreiben lassen. Dann kommt er irgendwie zum SummerSlam, ja, zum Survivor Series zurück. Er geht ja eben. Genau, du kannst Raw After Mania nutzen, keine Ahnung. Roman ist pissig, weil er den Titel verloren hat und, keine Ahnung, verletzt ihn Storyline-mäßig. Ja, irgendwie sowas. Das wäre das Beste, ja. Bin ich bei euch. Ja, Chris, wir haben ja auch schon tausendmal was dazu gesagt. Jetzt hat Julian uns eine sehr schöne Booking-Variante aufgezeigt. Ja, die ist gut, die ist gut. Die bringt beides sozusagen. Best of both worlds. Und wird vielleicht auch Solo noch mal ein bisschen nach oben hieven, wenn er dann auch The Rock dann irgendwie in die Pause schickt. Man, Solo ist halt 0 zu 34 nach Cena. Das ist halt einfach unnötig. Da würde ich gerne mit Triple H einfach mal reden und sagen, warum? Warum hat er nicht bei Raw den Main Event gegen Rollins gewonnen? Das weiß ich nicht. Nee, es war ein No Contest. Ne? No Contest. Niemand hat Rollins gepinnt. Ja, eben. Also das habe ich auch nicht so genau mitgekriegt. War No Contest eher, ja. Es gab auch keine Ringglocke oder so. Ja, stimmt. Es war ein ganz komisches Match. Also, ja, nee. Also ich persönlich, es wurde alles gesagt. Ich will Overbooking bis zum geht nicht mehr. Alles Mögliche will ich sehen. Alles Mögliche wurde auch angedeutet mit Cena und Austin bei diesem LKW-Truck. Damien Priest ist da als Cash-In-Möglichkeit. Bloodline Rules. Das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist, ich möchte Roman Reigns weiterhin als Champion. Ich weiß, viele haben es satt, aber so sehr er Schoßhündchen war, da gehe ich mit euch mit, so cool finde ich ihn noch immer. Die Entrance finde ich super. Er muss nicht immer da sein. Diese wenigen Titelverteidigungen, das ist diese neue Ära. Gefällt mir absolut. Ja, ein paar mehr wären schon schön. Also. Ein paar mehr, okay, ja. Ein paar mehr, aber ich weiß nicht, diese Aura, dieser, Andi hat es angesprochen, diese weißen Flecken im Bart, es hat was. Paul Heyman an seiner Seite, es ist irgendwie einfach die Alternative, die dazukommt mit Cody. Ich bin Roman Reigns Fan. Es ist so, wie es ist. Ich gebe es zu. Es ist eine unfassbare 360-Grad-Drehung eigentlich. Ja, 180. Das geht ja wieder gleich in die gleiche schlechte Richtung. Stimmt, mach mal 180 draus. Ich weiß nicht. Er ist großartig. Und ich finde, er ist in seiner Prime und nicht fertig damit. Du bist gleichwohl bei Roman gerade auf dem Level, wo du dich freust, dass er da ist und dich hoffst, dass es noch lange geht, weil du nicht mehr weißt, wie lange es noch geht, so ungefähr. Weil sind wir uns ehrlich, wenn er da ist, ist es besonders. Ja. Wenn er da ist, ist es besonders. Gleichwohl gehe ich davon aus und die Logik in mir schreit es mir auch in meinen Mund und das sage ich jetzt, Cody muss die Story finishen, auch wenn ich Zack recht gebe, darum geht es fast gar nicht mehr, aber soll er den Titel holen? Soll er das für seinen Vater machen, was er oft genug gesagt hat? Soll er diesen Jubel und den Pop, den er bekommt, einfach nochmal unterstreichen und diesen Titel holen und dann abzuwarten? Ich kann jetzt schon sagen, ich habe keinen Bock drauf und es wird langweilig. Es wird langweilig. Aber er wird sich wie Cena durchboxen. Vielleicht gibt es irgendwann Cody, Let's Go Cody, Cody Sucks Chance, wer weiß. Ob wir da die Wiedergeburt von Cena bekommen, bleibt abzuwarten. Roman geht wahrscheinlich dann in eine lange, lange, lange, lange, lange Pause. Hat er auch angedroht, dass wenn er nicht on top ist, will er gar nicht da sein. Und dann bekommen wir Rock gegen Reigns, was ich sogar lieber hier gesehen hätte bei Mania. Das ist es, was wir bekommen. Und unterm Strich, wie gesagt, Hoffnung auf Reigns. Es wird Cody und ich möchte alles sehen, alles Mögliche, um abgelenkt zu werden von diesem Match, was ich letztes Jahr schon gesehen habe und nicht zufrieden war. Gib mir alles, WWE, Triple H. Mach mir den Vince Russo. Alles, jeder, everything. Und dann schauen wir, wie die neue Staffel von WWE aussieht. Vielleicht kommt ja auch Kane unterm Ring hervor. Das wäre Kane immer kommt, Hornswoggle, alles. Ja. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ist doch, denke ich, auch ein gutes Schlusswort, oder? Das ist ein perfektes Schlusswort, ich wollte gerade sagen. Damit haben wir ja auch unsere Stoßgebete und Wünsche gen Himmel rausgehauen und sind durch mit der Card. In der Tat, das ist für uns das Zeichen rauszugehen. Chris und ich haben gesagt, wir werden ganz viel Chrismania in der Preview abarbeiten. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Wir sind jetzt gute 2 Stunden dabei, können das leider nicht machen, weil Chris noch Anschlusstermine hat. Aber Zack Attack ja tatsächlich auch noch ein bisschen was um die Ohren hat. Aber, das haben Chris und ich eben besprochen, Sonntag haben wir das Ding geblockt für die Review von Tag 1. Da machen wir eine lupenreine Review. Das wird dann ungefähr, was ich, 90 Minuten dauern. Und danach, haben Chris und ich gesagt, werden wir massig Chrismania-Fragen abarbeiten. Die Staffel endet bei WrestleMania, haben wir gesagt. Und wir werden, es sind, glaube ich, 80 YouTube-Kommentare, absoluter Rekord. Gut, 20 sind von unserer KI Stefan, aber bleiben immer noch 50, 60 über, die von euch sind. Da sind so viele neue Fragen, so viele alte Fragen. Wir werden versuchen, wirklich viele, vielleicht sogar alle abzuarbeiten. Mal gucken. Aber heute schaffen wir es, wie gesagt, nicht. Aber es ist nicht, sag ich mal, aus dem Blickfeld geraten. Insofern freut euch oder seid gewarnt vor einer WrestleMania-Review, die mal locker bestimmt die 3 Stunden angreifen wird. Und dann haben wir auch das gemacht. Ich sage ganz herzlichen Dank dafür, dass Chris und Julian dabei waren. 2 Stunden ging relativ flott. Fühlt sich wie immer nicht so an, muss ich gestehen, wenn ich euch zwei dabei habe und wir zu dritt da sind. Julian, Schlussworte kriegst du natürlich und dann machen wir unsere Verabschiedung. Ja, ich hatte mega viel Spaß mit euch beiden mal wieder. Also war, finde ich, eine geile Runde. Und naja, wie sagte Pink Panther schon, ne? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Wir freuen uns drauf auf jeden Fall. Und vor diesem Hintergrund sagen wir Tschüss und machen unsere bekannte Verabschiedung. Tschüss sagen der Julian, der Chris und der Andi. Schöne Show. Bis dann. Tschüss. Tschüss.